Die Romane von Charles Dickens haben für mich alles, was mich als Kind zu einem Leser hat werden lassen. Sinnlich greifbare fremde Welten, große Abenteuer, scharf gezeichnete Charaktere, Humor und immer auch ein paar gute Menschen. Bei Charles Dickens wachsen die Romane aus der Sozialreportage, genauen Kenntnissen der Verhältnisse, die er beschreibt, und einer großen Sympathie für die Leiden von Menschen und besonders von Kindern. Viele Figuren aus seinen Romanen haben in Großbritannien sprichwörtliche Qualitäten gewonnen. Sie stehen für Typen, die alle kennen. Etwa wie der Geizhals Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte. Im deutschsprachigen Raum ist das vielleicht nur vergleichbar mit Wilhelm Buschs Max und Moritz oder Karl Mays Sam Hawkins. Die eigentlichen Heldinnen und Helden wiederum gehen wie ihr Autor ihre Wege in manchmal großem Auf und Ab. Und nicht immer sind es große Gewinner. Aber es sind greifbare Menschen mit nachvollziehbaren Sehnsüchten und Schwächen. Charles Dickens Romane sind vergnüglich und unterhaltsam und wollen es sein. Aber sie sind auch kritisch-humoristische Bestandsaufnahme ihrer Zeit, kurz große Literatur. Das Leben Charles Dickens war so romanhaft wie das seiner Heldinnen und Helden. Er war ein großer Prominenter zu seiner Zeit und hat sehr gut verdient mit seinen Romanen. Das war neu. Lernen Sie ihn kennen in der Lange Nacht von Christian Bles. Und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Lange Nacht über die vielleicht größte deutsche Malerin des 20. Jahrhunderts, Paula Modersohn-Becker. Bis nächste Woche. Dass unsere lange Nacht über Charles Dickens mit einem Lied der britischen Rockband Uriah Heep beginnt, ist natürlich kein Zufall. Die Musik soll nämlich gleich zum Auftakt vor allem eines verdeutlichen. Charles Dickens ist weitaus mehr als ein von vielen Menschen längst vergessener Autor, dessen Bücher weltweit in den Regalen verstauben. Nein, Spuren des Schriftstellers finden sich selbst 150 Jahre nach seinem Tod in vielen verschiedenen Bereichen unseres modernen Lebens. Und dies hin und wieder sogar in durchaus überraschenden Zusammenhängen. Siehe, beziehungsweise höre das Beispiel Uriah Heep. Denn der Name der legendären Londoner Band geht tatsächlich auf keinen geringeren zurück als auf Charles Dickens. Besser gesagt, auf eine Figur aus dem Roman David Copperfield aus dem Jahre 1850. Darin wird Uriah Heep wie folgt beschrieben. Das Gesicht sah leichenhaft aus und hatte den leisen rötlichen Schein, der dem Teint rothaariger Leute eigen ist. Es gehörte einem rotköpfigen Menschen, einem Jüngling von ungefähr 15 Jahren, der aber viel älter aussah. Das Haar war kurz geschoren, die Augenbrauen fehlten ganz und die wimpernlosen Lider ließen die rötlich-braunen Augäpfel so unbeschützt und unbeschattet, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie der junge Mann einzuschlafen imstande wäre. Er war hochschultrig und hager, ganz in Schwarz gekleidet, bis oben zugeknöpft, trug eine schmale weiße Halsbinde und hatte lange, schmale, hagere Hände, die mir besonders auffielen, als er bei dem Pony stand und, sich das Kinn reibend, zu uns auf den Wagen hinaufsah. Seine Nasenlöcher, scharf und schmal geschnitten, hatten eine sonderbare, hässliche Art, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Sie schienen zu zwinkern, anstatt seiner Augenlider, die sich nie bewegten. Inwiefern eine gewisse optische Ähnlichkeit zwischen Uriah Heep, der literarischen Figur, und einzelnen Mitgliedern der gleichnamigen britischen Rockband bestand, sei an dieser Stelle einmal dahingestellt. Bleiben wir aber noch kurz bei dem eben zitierten Roman David Copperfield. Den Namen des Titelhelden machte sich nämlich Mitte der 1970er Jahre ein US-amerikanischer Zauberkünstler zu eigen. Dem Magier David Seth Kotkin gefiel dieser damals offenbar so gut, dass er ihn fortan als Künstlernamen verwendete und unter diesem später selbst weltberühmt wurde. Und noch ein dritter Name hat seinen Ursprung bei Charles Dickens. Viele von uns kennen die dazugehörige Figur aus dem einen oder anderen Walt Disney Comic. Die Rede ist von dem berühmten Multimilliardär und Geizhals Dagobert Duck. Der heißt im US-amerikanischen Original Scrooge McDuck und ist somit eine zweifelsfreie Referenz an den genauso knausrigen Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens berühmter Weihnachtsgeschichte von 1843. Als letztes Beispiel dafür, wie sich der Dickensche Figurenkosmos längst in unserem modernen Alltag breitgemacht hat, sei abschließend noch ein Abstecher in die Welt der Medizin gestattet. So erzählt Charles Dickens in seinem Buch »Die Pickwickier« von einem fettleibigen Kutscher namens Joe. Dieser ist ebenso oft hungrig wie müde. Beide Symptome treten in dieser Kombination bei einigen Menschen auch in der Realität des 21. Jahrhunderts auf. Die offizielle Bezeichnung »Obesitas Hypoventilationssyndrom« klingt allerdings ziemlich kompliziert. Darum sprechen manche Ärzte stattdessen einfach nur vom Pickwick-Syndrom. Charles Dickens lässt also auch hier schön grüßen. Dickens zu lesen ist so ein bisschen wie einen Schub von Energie zu bekommen. Sagt Joachim Frenk, Professor für britische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Also diese fast übermenschliche Energie dieses Menschen überträgt sich auch heute noch, wenn Sie das lesen. Diese rastlose Sprache, diese Innovation in der Sprache, dieser wundervolle Drive, die gute Laune, das Überschäumende und gleichzeitig das genau Beobachtende, das Karikierende und so weiter. Das heißt, diese Lebendigkeit, dieser energetische Überschwang der Zeit, das kann man auch heute noch, denke ich, aus diesen Texten herauslesen. Und das ist vielleicht im Konsum abgestumpften 21. Jahrhundert auch nichts Verkehrtes. Höchste Zeit für uns, sich in der langen Nacht mit jenem weltberühmten Schriftsteller zu beschäftigen, der zu seinen Lebzeiten übrigens ähnlich populär war wie 100 Jahre später im Bereich der Popmusik die Beatles. Beginnen wir in diesem Zusammenhang gleich einmal mit einem weit verbreiteten Vorurteil in Bezug auf den bereits erwähnten David Copperfield. Es ist ein bisschen verführerisch, den Roman zu lesen als eine Verarbeitung von Dickens eigener Autobiografie. Dorothee Birke, Gastprofessorin für Anglistik an der Universität Innsbruck. Dickens selber hat den Roman auch bezeichnet als sein Lieblingskind. Und es liegt nahe, das in Verbindung zu bringen mit dem, was er selber über seine Kindheit gesagt hat. Also er scheint da sehr grundlegende Kindheitserinnerungen verarbeitet zu haben. Andererseits ist es aber nicht so, dass es sehr produktiv ist, den Roman ganz genau als Autobiografie von Dickens lesen zu wollen. Damit kommt man nicht sehr weit. Es gibt zwar ein paar Parallelen, aber die reichen nicht sehr tief. Vergleicht man die Angaben in David Copperfield etwas genauer mit Charles Dickens realer Biografie, dann sind die Unterschiede in der Tat schon auf Anhieb offensichtlich. So heißt es im Roman gleich auf der ersten Seite: Um mit dem Beginn meines Lebens anzufangen, bemerke ich, dass ich, wie man mir mitgeteilt hat und wie ich auch glaube, an einem Freitag um Mitternacht zur Welt kam. Es heißt, dass die Uhr zu schlagen begann, gerade als ich zu schreien anfing. Ich erblickte in Blunderstone, in Suffolk oder daherum, wie man in Schottland sagt, das Licht der Welt. Ich bin ein nachgeborenes Kind. Meines Vaters Augen schlossen sich 6 Monate früher, als die meinigen sich öffneten. Es liegt etwas Seltsames für mich in dem Gedanken, dass mein Vater mich niemals gesehen hat. Und noch Seltsameres in der schattenhaften Erinnerung aus meiner ersten Kinderzeit an den weißen Grabstein auf dem Kirchhof. Ich empfand unsäglichen Kummer, dass er dort draußen allein liegen musste in der dunklen Nacht, während unser kleines Wohnzimmer warm und hell war von Feuer und Licht und das Tor unseres Hauses, fast grausam kam es mir manchmal vor, für ihn verriegelt und verschlossen. Zwar ist auch Charles Dickens Geburtstag, der 7. Februar 1812, ein Freitag. Alle übrigen Angaben zu Beginn des vermeintlich autobiografischen Romans dagegen haben mit der realen Lebensgeschichte des Schriftstellers nichts gemein. So kommt Charles Dickens als zweites von insgesamt 8 Kindern keineswegs in der nordöstlich von London gelegenen Grafschaft Suffolk zur Welt. Sein tatsächlicher Geburtsort ist die südenglische Hafenstadt Portsmouth. Auch ist der Vater, John Dickens, zu diesem Zeitpunkt nicht etwa schon tot, sondern quicklebendig. Noch einmal Joachim Frenk von der Universität des Saarlandes. Der Vater hatte sich hochgedient in der sich entwickelnden Bürokratie des 19. Jahrhunderts. Er arbeitete im Marinezahlungsbüro der Briten, war sozusagen über diesen Job quasi ein Kind des napoleonischen Zeitalters, wenn Sie wollen. Und wir wissen, dass seine Mutter wahrscheinlich ihm dieses Talent mitgegeben hat zur Imitation. Also die hat Leute sehr gut parodieren können. Sie hat ihm Lateinunterricht gegeben und so weiter. Die Mutter war ein weit wichtigerer Einfluss, als Charles Dickens es immer wahrhaben wollte. Auf die Mutter und auch den Vater werden wir gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Bleiben wir aber zunächst noch kurz bei Charles Dickens selbst. Sein späterer Biograf John Forster schreibt über ihn: Er war ein sehr kleiner und sehr kränklicher Knabe. Er war heftigen Krampfanfällen unterworfen, die ihn zu jeder körperlichen Anstrengung unfähig machten. Er war immer überzeugt, dass jene frühe Kränklichkeit in einer Beziehung von unschätzbarem Nutzen für ihn gewesen sei, weil seine schwache Gesundheit ihm eine starke Neigung zum Lesen eingeflößt habe. Die bereits in der Kindheit ausgeprägte Liebe zu Büchern ist eines jener realen biografischen Details, welches sich dann doch auch im David Copperfield wiederfinden lässt. Hier, im Roman, wird der junge David vor allem vom Stiefvater und dessen unverheirateter Schwester Mr. und Miss Murdstone gepeinigt. Ich glaube, wenn mir nicht ein glücklicher Umstand geholfen hätte, ich wäre blödsinnig geworden. Und das war folgender. Mein Vater hatte eine kleine Büchersammlung in einer Dachstube neben meinem Schlafraum, um die sich niemand kümmerte, hinterlassen. Aus diesem gesegneten kleinen Stübchen kamen Roderick Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, der Landprediger von Wakefield, Don Quixote, Gil Blas und Robinson Crusoe, eine glorreiche Schar, zu mir, um mir Gesellschaft zu leisten. Sie erhielten meine Fantasie lebendig und meine Hoffnung auf etwas über diesen Ort und diese Zeit hinaus. Sie und Tausend und eine Nacht und die persischen Märchen brachten mir keinen Schaden, denn was in einigen von ihnen Schädliches sein mochte, war für mich nicht da. Ich verstand nichts davon. Es ist mir nur unbegreiflich, woher ich inmitten meines Hockens und Brütens über schwierigere Themen die Zeit nahm, alle diese Bücher zu lesen. Es ist mir jetzt wunderbar, wie es für mich in meinen kleinen und doch so großen Leiden tröstlich sein konnte, dass ich die Rollen meiner Lieblingscharaktere in diesen Geschichten auf mich übertrug und Mr. und Miss Murdstone mit allen Schlechten bedachte. Eine ganze Woche lang war ich Tom Jones in Kindergestalt. Die Rolle Roderick Randoms habe ich wohl einen Monat lang gespielt. Ich fraß förmlich ein paar Bände Reisebeschreibungen und ich weiß nicht mehr welche. Und tagelang bin ich in der oberen Region des Hauses heimlich umhergestreift, bewaffnet mit dem Mittelstück eines alten Stiefelholzes als Kapitän so und so von der königlich-britischen Flotte, der von Wilden bedroht war und sein Leben so teuer wie möglich verkaufen wollte. Niemals verlor der Kapitän seine Würde, wenn ihm die lateinische Grammatik um die Ohren geschlagen wurde. Ich litt wohl darunter. Der Kapitän aber blieb Kapitän und ein Held trotz aller Grammatiken, aller lebenden und toten Sprachen. Das bildete meinen einzigen und beständigen Trost. Wenn ich daran denke, steht mir ein Sommerabend vor Augen, wo die Kinder draußen auf dem Kirchhof spielten und ich auf dem Bette saß und auf Tod und Leben drauf loslas. Dass Charles Dickens eine leidvolle Kindheit zu ertragen hat, liegt nicht nur an seinem kränklichen Wesen. John Dickens, der Vater, hat schon immer über seine eigenen Verhältnisse gelebt und dadurch einen Berg an Schulden angehäuft. Als John Dickens 1822 durch die Marinebehörden von Portsmouth nach London versetzt wird, verschärfen sich die finanziellen Probleme der Familie noch. Denn das Leben in der Hauptstadt ist teuer. Darum beschließen die Eltern eines Tages, ihren Sohn von der Schule zu nehmen. Charles soll durch körperliche Arbeit in der Schuhcreme-Fabrik eines Verwandten eigenes Geld verdienen und so helfen, die Haushaltskasse zu entlasten. 60 Stunden die Woche. Das war für den kleinen Charles sozusagen der typische Fall aus der unteren Mittelschicht in die Armut. Und das war auch gleichzeitig, wenn Sie so wollen, die ultimative Kränkung des verheißungsvollen Sohnes, der plötzlich ganz elementare Handarbeiten machen musste und in die Arbeiterklasse zurückfällt. Das heißt, die Angst vorm freien Fall der Mittelschicht ist sozusagen in dieser Episode von Dickens Leben kodiert. Charles Dickens wird längst ein berühmter Schriftsteller sein, als er das für ihn traumatische Kindheitserlebnis in einem autobiografischen Fragment verarbeitet. Veröffentlicht wird der Text allerdings erst 2 Jahre nach seinem Tod. Es ist mir ein Rätsel, wie ich in einem solchen Alter derart leicht weggeworfen werden konnte. Es ist mir ein Rätsel, dass selbst nach der Degradierung zum armen kleinen Kuli, der ich seit unserer Ankunft in London war, niemand genug Mitgefühl mit mir hatte. Einem Kind von einzigartigen Fähigkeiten, aufgeweckt, lernbegierig, zart und leicht verletzbar, sowohl körperlich wie geistig. Die Schuhcreme-Fabrik war das letzte Haus in der Straße zu den Old Hungerford Stairs. Es war ein verwinkeltes, halb verfallenes altes Haus, das über den Fluss hinausragte und in dem es von Ratten wimmelte. Die hölzernen Wandverkleidungen, die verrotteten Fußböden und Treppen, die alten grauen Ratten, die im Keller umherhuschten, ihr Quietschen und Scharren, wenn sie die Treppe heraufkamen, der Dreck und Verfall. All das steigt vor meinem inneren Auge auf, als wäre ich wieder dort. Die Buchhaltung befand sich im ersten Stock, mit dem Blick über den Fluss und über die mit Kohle beladenen Schleppkähne. Dort war eine Nische, in der ich sitzen und arbeiten sollte. Meine Aufgabe war es, die vollen Schuhcremegefäße zuerst mit einem Stück Ölpapier und danach mit blauem Papier zu umwickeln. Dann sollte ich das Papier mit einem Faden zusammenbinden und die überstehenden Enden rundherum so abschneiden, dass die Dosen zuletzt wie die hübschen Salbengefäße bei einem Apotheker aussahen. Wenn eine bestimmte Anzahl von Dosen in diesen Zustand von Perfektion gebracht war, sollte ich sie mit einem gedruckten Etikett bekleben. Dann kamen die nächsten an die Reihe. 2 oder 3 Jungen waren im Erdgeschoss mit dem Gleichen beschäftigt, bei gleichem Lohn. Einer von ihnen, in einer zerlumpten Schürze und mit einer Mütze aus Papier, kam zu mir herauf, um mir den Trick zu zeigen, wie man den Faden zu einem Knoten bindet. Er hieß Bob Fagin. Und ich nahm mir die Freiheit, später in Oliver Twist einer Figur diesen Namen zu geben. Unser Verwandter hatte sich freundlicherweise bereit erklärt, mich in der Mittagspause zu unterrichten. Jeden Tag von 12 bis 1 Uhr, wenn ich mich recht erinnere. Doch das Arrangement vertrug sich mit dem Betrieb einer Buchhaltung so schlecht, dass es bald aufhörte, ohne dass er oder ich Schuld daran gehabt hätten. Aus dem gleichen Grund verschwanden bald auch mein kleiner Arbeitstisch, meine zu bearbeitenden Dosen, meine Papiere, Bindfäden, Scheren, mein Leimtopf und die Etiketten nach und nach und wanderten nach unten. Es dauerte nicht lange, bis ich neben Bob Fagin und einem anderen Jungen arbeitete. Dessen Name war Paul Green. Bob Fagin war ein Waisenkind und lebte bei seinem Schwager, der als Wassermann auf der Themse seinen Lebensunterhalt suchte. Greens Vater war ein Feuermann, der als Beleuchter am Drury Lane Theater beschäftigt war, wo eine andere Verwandte von Paul Green, ich glaube seine kleine Schwester, als Kobold in Pantomimen auftrat. Keine Worte können die heimliche Agonie meiner Seele ausdrücken, die das Versinken in solche Gesellschaft in mir bewirkte, wenn ich diese Genossen mit den Gefährten meiner glücklicheren Kindheit verglich. Und wenn ich daran dachte, dass alle Hoffnungen, einmal ein gelehrter und angesehener Mann zu werden, in meiner Brust erstickt waren. Unbeschreiblich ist die tief sitzende Erinnerung daran, wie vollkommen vernachlässigt und ohne Hoffnung ich mich fühlte. Mit welchem Elend in meinem jungen Herzen ich daran dachte, dass von Tag zu Tag alles, was ich gelernt, gedacht, woran ich mich erfreut und was meine Fantasie und meinen Ehrgeiz geweckt hatte, von mir wich um nie wieder zurückzukehren. Zu der deprimierenden Arbeit in der Schuhcremefabrik kam noch ein weiterer Schicksalsschlag hinzu. Der Vater kann den aufgehäuften Schuldenberg nicht länger abtragen und landet darum im Londoner Schuldgefängnis. Zwar wird John Dickens nach einiger Zeit wieder entlassen und zudem aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt, doch beharrt vor allem Elizabeth darauf, dass der Sohn weiter in der Schuhcremefabrik arbeiten soll. Als Mutter will sie auf das zusätzliche Haushaltseinkommen nicht verzichten. Zur Mutter könnte man sagen, Dickens hat sie immer sehr schlecht wegkommen lassen in seinen dokumentierten Zeugnissen über sie. Ein ganz berühmtes Zitat von ihm, er hat gesagt, dass er ihr niemals vergeben könnte, niemals vergeben hat und niemals vergeben könnte, dass sie dafür war, ihn in der Schuhcremefabrik zu lassen. Und das hat Dickens ihr nie verziehen. Und das sehen sie in ganz vielen Rabenmüttern, irgendwelchen halb schwachsinnigen Müttern oder Müttern, die sich nicht kümmern in seinem Oeuvre, taucht das immer wieder auf. Also die Mutterfiguren sind sehr problematisch und das geht auch auf seine Mutter zurück. Der Dickens-Biograf Johann N. Schmidt schreibt, das von seiner Umwelt aufgegebene Kind sollte für Dickens zur Symbolfigur aller Ausgestoßenen und Erniedrigten werden. Selten hat ein früher biografischer Einschnitt so deutlich die Themenwahl und den erzählerischen Standpunkt eines Schriftstellers beeinflusst. Es gibt nur wenige Romane von Dickens, in denen nicht zwei Motive regelmäßig wiederkehren. Das uneheliche, verwaiste oder von den Eltern vernachlässigte Kind und das Gefängnis. Ende 1824, Charles ist 12 Jahre alt, zieht die Familie Dickens in das Londoner Arme-Leute-Viertel Somers Town. Ihre finanziellen Verhältnisse beginnen sich allmählich zu stabilisieren. Darum darf Charles wieder die Schule besuchen. Im Mai 1827 schließlich, als 15-Jähriger, tritt Charles Dickens in einer Anwaltskanzlei eine Lehrstelle an. Über das zu dieser Zeit komplizierte britische Rechtssystem schreibt der Dickens-Biograf Hans-Dieter Gelfert. Das älteste Rechtskorpus ist hier noch heute das Common Law, ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht. Da sich im Laufe der Zeit die gesellschaftliche und ökonomische Lebenswelt der Bürger veränderte, waren alte Präzedenzfälle oft nicht mehr der aktuellen Realität angemessen. Das führte dazu, dass der König seinen Kanzler beauftragte, ungerechte Urteile nach dem Prinzip der Billigkeit zu korrigieren. Ein Urteil, das nach dem Common Law rechtmäßig war, sollte nach Möglichkeit auch recht und billig sein. Der Kanzler, der bis zur Reformation fast immer ein kirchlicher Würdenträger war, griff dabei auf das am römischen Recht orientierte Kirchenrecht zurück. So entstand neben den königlichen Gerichtshöfen, die das Recht nach dem Common Law sprachen, ein zweites Rechtssystem, das dem Kanzleigerichtshof unterstand und nach dem Billigkeitsprinzip Recht sprach, dem Equity. Bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus existierten diese beiden Systeme nebeneinander und machten es dem Bürger oft unmöglich, sein Recht zu bekommen. In vielen Fällen wurde der Rechtssuchende vom Common Law zum Equity und vom Equity wieder zurück zum Common Law verwiesen, was nicht nur zeitraubend, sondern außerordentlich kostspielig war. Ein Vierteljahrhundert später wird Charles Dickens der desolaten Rechtsprechung seines Heimatlandes mit Bleak House sogar einen ganzen Roman widmen. Jetzt aber, im Jahre 1827, beendet er erst einmal seine Lehre in der Anwaltskanzlei und wird Gerichtsstenograf. Aus dieser Tätigkeit heraus entwickelt er einige Zeit später gemeinsam mit einem Kollegen eine Geschäftsidee. Zunächst als Gerichts-, später auch als Parlamentsreporter, liefert Charles Dickens fortan Texte an lokale Zeitungen. Auf diese Weise verfolgt er schon in jungen Jahren Unterhausdebatten, in denen es regelmäßig um brisante Themen wie Arbeiteraufstände oder Armengesetzgebung geht. Beides Aspekte, die Dickens später immer wieder auch in seinen Büchern ansprechen wird. Doch es sind nicht nur juristische und politische Dinge, die den jungen Journalisten in dieser Zeit beschäftigen. Im Frühjahr 1830 schlägt bei ihm, wie Hans-Dieter Gelfert es formuliert, der Blitz der ersten Liebe ein. Charles Dickens ist gerade 18 Jahre alt geworden. Ich war mir nur eines Nebels von Liebe und Schönheit um Dora herum bewusst. Die Sonnenstrahlen waren Dora und die Vögel sangen Dora. Der Südwind wehte Dora. Und die wilden Blüten in den Hecken waren bis auf jede Knospe lauter Doras. Die Figur der Dora Spenlow aus dem Roman David Copperfield, in diesem Punkt sind sich die verschiedenen Dickens-Biografen einig, entspricht in Grundzügen einer real existierenden Person. Demnach handelt es sich bei Dora um das Abbild einer Frau mit Namen Maria Bidnell. Seine erste reale Begegnung mit Maria Bidnell, alias Dora Spenlow, wird Dickens aus David Copperfields Perspektive im Roman so beschreiben. »Wo ist Miss Dora?«, fragte Mr. Spenlow den Bedienten. »Dora«, dachte ich, »was für ein schöner Name.« Wir traten in das nächste Zimmer, wahrscheinlich das durch den braunen ostindischen Cherry denkwürdig gewordene Frühstückszimmer, und ich hörte eine Stimme sagen, »Mr. Copperfield, meine Tochter Dora und ihre vertraute Freundin.« Offenbar war es Mr. Spenlows Stimme, aber ich wusste es nicht genau und kümmerte mich auch nicht mehr darum. In einem Augenblick war alles vorbei. Mein Schicksal hatte sich erfüllt. Ich war ein Gefangener und ein Sklave. Ich liebte Dora Spenlow bis zum Wahnwitz. Sie war für mich ein überirdisches Wesen. Eine Fee, eine Sylphe. Ich weiß nicht, was sonst noch alles. Etwas, was noch niemand gesehen und alles, wonach sich jeder sehnen musste. Ich versank in einen Abgrund von Liebe im Augenblick. Von einem Zaudern am Rande, von einem Hinabsehen oder Zurückblicken konnte nicht die Rede sein. Ich war kopfüber hinabgestürzt, ehe ich noch ein Wort sprechen konnte. »Ich habe Mr. Copperfield schon früher gesehen«, bemerkte eine mir wohlbekannte Stimme, während ich etwas vor mich hin murmelnd mich tief verbeugte. Das hatte nicht Dora gesprochen. Nein, aber ihre vertraute Freundin, Miss Murdstone. Ich glaube, ich war gar nicht sonderlich überrascht. Ich hatte die Fähigkeit, mich zu wundern, offenbar verloren. In der Welt des Stoffes gab es nichts Erstaunenswertes, außer Dora Spenlow. Ich sagte, wie geht es Ihnen, Miss Murdstone? Ich hoffe, Sie befinden sich wohl. Sie erwiderte, sehr wohl. Ich fragte, was macht Mr. Murdstone? Sie antwortete, mein Bruder ist wohlauf. Ich danke Ihnen recht sehr. Mr. Spenlow, den wahrscheinlich unser Bekanntsein überraschte, mischte sich jetzt ins Gespräch. Es freut mich zu erfahren, Copperfield, dass Sie und Miss Murdstone einander bereits kennen. »Mr. Copperfield und ich«, sagte Miss Murdstone mit großer Fassung, »sind Verwandte. Wir waren einmal flüchtig bekannt, damals in seinen Kinderjahren. Die Verhältnisse haben uns seitdem getrennt. Ich würde ihn nicht wiedererkannt haben. Ich entgegnete, dass ich Sie unter allen Umständen wiedererkannt hätte. Und das war wahr genug.« »Miss Murdstone hatte die Güte«, sagte Mr. Spenlow, »das Amt, wenn ich mich so ausdrücken darf, einer vertrauten Freundin meiner Tochter Dora anzunehmen. Da meine Tochter Dora leider keine Mutter mehr hat, war Miss Murdstone so gütig, ihre Gefährtin und Beschützerin zu werden.« Mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass Miss Murdstone, ähnlich der Taschenwaffe, die man gewöhnlich Lebensretter nennt, sich besser zum Angriff als zur Verteidigung eigne. Aber da ich keine Minute lang an etwas anderes als an Dora denken konnte, so warf ich einen Blick auf sie und dachte mir, dass dieses hübsche, übermütige Gesicht nicht sehr geeignet sein dürfte, besonders zutraulich zu ihrer Gefährtin und Beschützerin zu werden. Als das erste Mal zum Dinner geläutet wurde, führte mich Mr. Spenlow zum Umkleiden in sein Zimmer. Der Gedanke, mich umzuziehen oder sonst irgendetwas zu tun in diesem Zustand von Verliebtheit, war denn doch zu lächerlich. Ich konnte mich nur vor den Kamin hinsetzen, den Schlüssel meines Reisesacks zerbeißen und an die entzückende, jugendfrische, lebhafte Dora mit den blitzenden Augen denken. Diese Gestalt, dieses Gesicht und dieses anmutige, bezaubernde Wesen. In welcher Gemütsstimmung ich mich befand. Ich war auf jeden eifersüchtig. Ich kann mich kaum an jemand aus der Gesellschaft erinnern, außer an Dora. Ich hatte keine Ahnung, was ich aß. Ich genoss nur Dora und ließ ein halbes Dutzend Schüsseln unberührt weitergehen. Ich saß neben ihr. Ich plauderte mit ihr. Sie hatte das lieblichste Stimmchen, das heiterste Lachen, die anmutigsten und entzückendsten kleinen Launen, die jemals einen verlorenen Jüngling in hoffnungslose Sklaverei schmiedeten. Sie war niedlich in allem. Umso kostbarer, dachte ich. Ich weiß nichts mehr von dem Abend, als dass ich die Königin meines Herzens entzückende Balladen in französischer Sprache singen hörte, zu denen wir immer tanzen sollten. Tarala, tarala. Und dabei begleitete sie sich mit einem herrlichen Instrument, das einer Gitarre ähnlich sah. Ich schwelgte in seligem Entzücken. Ich wies alle Erfrischungen zurück. Einen besonderen Widerwillen empfand ich gegen Punsch. Sie lächelte mich an und gab mir ihre entzückende Hand, als Miss Murdstone sie unter ihre Obhut nahm und hinaus begleitete. Einmal sah ich mein Gesicht im Spiegel. Es sah vollständig vertrottelt aus. Im realen Leben zieht sich Charles Dickens Werben um Maria Beatnells Zuneigung sehr lange Zeit hin. Ob die Angebetete, sie ist ein Jahr älter als er und Tochter eines wohlhabenden Bankiers, seine Gefühle erwidert, wird ihm dabei nie ganz klar. Immer wieder schreibt Charles ihr und sogar Marias Mutter flammende Briefe, um beide Frauen von der Aufrichtigkeit seiner Liebe zu überzeugen. Ausgerechnet auf der Feier zu seinem 21. Geburtstag und damit erst ziemlich genau 3 Jahre nach dem vergeblichen Werben, erhält er von Maria schließlich eine schnippische Abfuhr. Die Leidtragenden der Affäre sind freilich auch die Leser, schreibt der Dickens-Biograf Johann N. Schmidt. In den meisten Romanen Dickens sind die Frauen entweder idealisierte Geschöpfe, das viktorianische Good Girl als selbstloser Haushaltsengel oder Karikaturen von Eitelkeit, Skurrilität und Härte. Nicht als Gegensätze, sondern sich ergänzende Spiegelungen einer enttäuschten Hoffnung, derer sich Dickens stets bewusst war. Etwa ein Vierteljahrhundert später wird es erneut zum Kontakt zwischen Charles Dickens und Maria Beatnell kommen. Als inzwischen verheiratete Mrs. Winter schreibt Maria dem zu diesem Zeitpunkt längst erfolgreichen Schriftsteller einen Brief, in dem sie ihn um ein Wiedersehen bittet. Als daraufhin tatsächlich ein Treffen zustande kommt, ist von der einst umschwärmten jungen Frau nicht mehr viel geblieben. Charles Dickens wird die sehr ernüchternden, realen Eindrücke kurz darauf in dem Roman Little Dorrit verarbeiten. Dort kehrt ein Mann mit Namen Arthur Clennam nach 2 Jahrzehnten Abwesenheit in die Heimat zurück, wo auch er Flora, seiner Jugendliebe, begegnet. Flora, die immer groß gewesen, war nun auch breit und kurzatmig geworden. Aber das war noch nichts. Flora, die in allem, was sie sagte, etwas Bezauberndes hatte, war langweilig und albern geworden. Das war schon viel. Flora, die ehedem kindlich und ungekünstelt gewesen war, entschlossen, auch jetzt kindlich und ungekünstelt zu sein. Das war ein tödlicher Schlag. Von dem späteren Wiedersehen mit Maria Beatnell kann Charles Dickens jetzt, im Frühjahr 1833, freilich noch nichts ahnen. Zwar hat er von ihr gerade eine schroffe Abfuhr erhalten, doch bringt dies bei allem emotionalen Schmerz durchaus auch etwas Positives mit sich. Charles Dickens findet dadurch mehr Zeit, sich einer anderen Leidenschaft zu widmen. Man muss auch noch sagen, dass Dickens, der junge Dickens, ja auch gerne Schauspieler werden wollte. Also diese dramatische Qualität von Dickens Werken in vielen seiner Romane, die kann man auch darauf zurückführen, dass Dickens ungemein dramatisch-theatralisch interessiert war. Nicht nur kannte der seinen Shakespeare, sondern er hat wirklich auch oft selber die Bühne betreten, er hat oft Stücke produziert. 1832, im Alter von 20 Jahren, hat er sogar einen Termin gehabt im Covent Garden Theater, um da vorzusprechen als Schauspieler. Leider hat er dann eine extreme Erkältung bekommen, also einen Infekt, der ihn absolut niedergeworfen hat. Und zu einem zweiten Termin ist es nie gekommen, weil er dann schon so erfolgreich und so beschäftigt als Schriftsteller war. Aber der Schauspieler oder der verhinderte Schauspieler Dickens, den sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man über die Dialektik zwischen Leben und Werk spricht. Die Begeisterung für die Bühne wird Charles Dickens Zeit seines Lebens erhalten bleiben. Zwar ist aus seiner Karriere als professioneller Darsteller nichts geworden, das wird ihn aber nicht davon abhalten, sein schauspielerisches Talent immer wieder in diversen Laienaufführungen unter Beweis zu stellen. Einer seiner Söhne wird sich Jahrzehnte später erinnern. Falls je ein Mann auf die Welt kam mit einer Berufung, gilt es für meinen Vater in seiner Beziehung zum Theater. Er war wirklich ein geborener Schauspieler. Und ich habe nie erlebt, dass er den Wesenszug einer Rolle, die er einübte, nicht richtig darzustellen vermochte. Von altmodischen Possen bis zu lebhaftesten Komödien und zum gefühlvollsten Melodram schien ihm alles auf natürliche Weise zu gelingen. Dass er in seine Schauspielkunst denselben Ernst und dieselbe Energie einbrachte wie in alles andere, entspricht natürlich der Wahrheit. Doch hätte er diese Ausdruckskraft nicht durch noch so große Anstrengungen erreichen können, wenn dieses ausgeprägte Talent nicht von vornherein vorhanden gewesen wäre. Während der Inszenierung einer Laienaufführung im Haymarket-Theater machte ein Zimmermann eine Bemerkung, die den kuriosen Beigeschmack von Fachsimpelei hatte, aber keineswegs weit hergeholt war. »Ach, Mr. Dickens, es war ein trauriger Verlust für das Publikum, als Sie mit dem Schreiben anfingen.« Auch zu Hause zeigt Charles Dickens seine Freude am Schauspiel. Mary, seine älteste Tochter, erzählt rückblickend: Eines Morgens, es war der letzte Tag des Jahres, als wir beim Frühstück saßen, schlug mein Vater vor, den Abend mit einer Charade zu feiern, die als Pantomime gespielt werden sollte. Der Vorschlag wurde mit Beifall begrüßt, und inmitten von Geschrei und Gelächter wurden uns, den Gästen und Familienmitgliedern, an Ort und Stelle die jeweiligen Rollen zugeteilt. Mein Vater zog los, um Theaterrequisiten zu besorgen. Mindestens 4 Proben wurden am Morgen anberaumt. Und in all unserer Aufregung verschwendete niemand einen Gedanken an jenen notwendigen Teil einer Charade, dessen Aufgabe es ist, die Pantomime zu erraten. Das Publikum. Beim Mittagessen fragte plötzlich jemand: »Aber wer ist unser Publikum?« »Ach du meine Güte«, sagte mein Vater. »Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.« Rasch wurden Einladungen an unsere Nachbarn verteilt und zusätzliche Vorkehrungen für das Abendessen getroffen. Die Besucher stellten sich rechtzeitig ein, und die Charade war ein solcher Erfolg, dass mir der Abend als einer der fröhlichsten und glücklichsten, der vielen fröhlichen und glücklichen Abende in unserem lieben alten Zuhause im Gedächtnis geblieben ist. Mein Vater war so ungeheuer witzig, dass es uns anderen fast unmöglich wurde, uns ausreichend unter Kontrolle zu halten, um die Charade wie geplant fortzusetzen. Alles endete mit einem Volkstanz, der an jenem Morgen erfunden und ein gutes Dutzend Mal im Verlauf des Tages geübt worden war und der wenige Augenblicke vor Mitternacht seinen Abschluss fand. Dann öffnete mein Vater die Tür und wartete mit der Taschenuhr in der Hand darauf, dass die Glocken das neue Jahr einläuteten. Alle waren still und schweigsam nach dem Gelächter und dem Spaß. Da erklang das Läuten der Glocken, und er wandte sich um und sagte: »Ein glückliches neues Jahr uns allen. Gott segne uns.« Einige Jahreswechsel früher, eine eigene Familie ist noch nicht in Sicht, gelingt es Charles Dickens zum ersten Mal, auch literarische Texte zu veröffentlichen. Bis dahin hat er ausschließlich Parlaments- und Gerichtsreportagen zu Papier gebracht. Seine ersten unterhaltsamen Texte beschreiben typische Londoner Alltagsszenen. Dickens veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Boss, eine Reminiszenz an Augustus, seinen jüngeren Bruder. Denn der hat als Kind eine Figur aus dem Roman Der Pfarrer von Wakefield mit Namen Moses Primrose als Boses veralbert. Charles verkürzt diese Verballhornung Boses kurzerhand zu Boss. Dickens ist ja heute bekannt als, wie einer zu seinen Lebzeiten schon mal gesagt hat, als der London-Korrespondent der Nachwelt sozusagen. Der hat London im Frühviktorianismus und im Hochviktorianismus für uns ja dokumentiert und festgehalten. Wir können ja unglaublich viel über diese Stadt und diese Gesellschaft lernen, indem wir Dickens lesen. Und die Londoner haben von Anfang an gemerkt, also das lesende Publikum in London, wir haben es nicht mit einer literaten Gesellschaft zu tun, auch das darf man nicht vergessen, aber das literate London, die literate britische Gesellschaft hat sofort gemerkt, dass da jemand ist, der mit unglaublich scharfem Auge und mit unglaublicher rhetorischer Kompetenz London dokumentiert in seinen ganzen Absonderlichkeiten. Der wunderbar die gebrochenen Existenzen der frühen industriellen Revolution auch schildern kann, wie sie sich in London bewegen. Die Londoner Skizzen, im Original Sketches by Boz, erscheinen zunächst in einem literarischen Magazin sowie in zwei Tageszeitungen. Eine davon ist der Evening Chronicle. Dessen Herausgeber George Hogarth spart mit Blick auf die Texte seines jungen Autors Boz, alias Dickens, nicht mit Lob. Er ist ein scharfer Beobachter von Personen und Verhaltensweisen, mit einem ausgeprägten Sinn für das Lächerliche und einer plastischen Fähigkeit, die Launen und Torheiten menschlicher Natur auf die schrulligste und amüsanteste Art darzustellen. Auch hat er die Gabe, Tränen wie Gelächter hervorzurufen. Seine Bilder von Laster und Elend, an denen in dieser Riesenstadt kein Mangel ist, vermögen das Herz selbst des sorg- und empfindungslosesten Lesers zu rühren. Es ist allgemein anerkannt, dass die öffentlichen Fuhrwerke ein ausgedehntes Feld für die Unterhaltung und Beobachtung darbieten und von all den Transportmitteln, welche es seit den Tagen der Arche, wohl des frühesten, von dem wir wissen, bis auf den heutigen Tag gegeben hat, loben wir uns am meisten den Omnibus. Eine Landkutsche ist gerade auch nicht zu verachten, aber da hat man bloß 6 Plätze im Innern des Wagens. Und es kann sich treffen, dass alle Passagiere den ganzen Weg über beieinander bleiben. Und somit fällt jede Veränderung, jede Abwechslung weg. Überdies werden die Leute nach den ersten 12 Stunden widerwärtig und schläfrig. Und wenn man einen Menschen einmal in seiner Schlafmütze gesehen hat, so verliert man allen Respekt vor ihm. Wenigstens geht es uns so. Dann werden die Leute auf ebenen Straßen auch gerne prosaisch, erzählen endlose langweilige Geschichten. Und selbst die, welche nicht sprechen, haben gewöhnlich andere nicht sehr angenehme Liebhabereien. Wir reisten einst 400 Meilen in dem Innern einer Landkutsche mit einem wohlbeleibten Manne, der sich an jeder Station ein Glas warmen Grog zum Wagenfenster hineinreichen ließ. Das war denn doch gewiss höchst widerwärtig. Ein anderes Mal sind wir in Gesellschaft eines kleinen Jungen mit blassem Aussehen, hellem Haare und kaum bemerkbarem Halse gereist, der unter dem Schutze des Kondukteurs von der Schule nach der Stadt fuhr und angewiesen war, sich an den Großkies absetzen zu lassen, um zu warten, bis man ihn abhole. Dies ist vielleicht sogar noch schlimmer als Rum und Wasser in einer eingeschlossenen Atmosphäre. Dazu kommt noch die ganze Masse von Widerwärtigkeiten, welche mit dem steten Wechsel der Kutsche verbunden sind. Nebst dem Ärger, wenn es dem Kondukteur einfällt, und dies wird sicher allemal in dem Augenblicke geschehen, wo man gerade einschlummern will, dass er ein Packpapierpaket braucht, welches, wie er sich genau erinnert, unter unserem Sitze liegen muss. Er greift und krabbelt eine ziemliche Weile umher, und während man nun förmlich erwacht und durch ein fast übernatürliches Experiment seine Beine in die Höhe zu heben, damit er hinten umherstören kann, den Krampf darin bekommt, so fällt ihm endlich bei, dass er sich im Vordersitze befinde. Bautz schlägt die Türe wieder zu. Das Paket findet sich jetzt im Augenblicke. Und der Kondukteur bläst auf seinem Posthorn so unverschämt laut, dass er noch immer blasen kann. Gerade wie, wenn er sich noch über unseren Ärger lustig machen wollte. Mit einem Omnibus ist es etwas ganz anderes. Da begegnen einem bestimmt keine solche Widerwärtigkeiten. Die Passagiere wechseln im Laufe einer Fahrt so oft als die Figuren in einem Kaleidoskop. Und sind sie auch nicht so glänzend, so sind sie doch weit unterhaltender. Wir glauben, es gibt kein Beispiel, dass jemand in einem solchen Fuhrwerke geschlafen hätte. Und lange Geschichten, Wie wollte das ein Mensch anstellen, in einem Omnibus eine lange Geschichte zu erzählen? Und wenn er es täte, wer wäre am meisten dabei angeführt? Kein Mensch wäre ja imstande, nur ein Wort zu verstehen. Ferner Kinder. Zuweilen, aber doch nicht sehr häufig, trifft man diese in einem Omnibus an. Sind aber welche da und das Fuhrwerk ist voll, wie in der Regel, so sitzt jemand auf ihnen. Und wir werden dann ihrer Anwesenheit gar nicht einmal gewahr. Ja, nach reiflicher Überlegung und hinlänglicher Erfahrung glauben wir entschieden, die Ansicht aussprechen zu dürfen, dass von allen bekannten Fahrwerken, von der Glaskutsche, in welcher wir zur Taufe gebracht werden, bis zu jenem düsteren Kasten, in dem wir einst unsere letzte irdische Reise machen müssen, keines einem Omnibus gleichkommt. Wir haben nie gehört, dass es je genau ermittelt worden wäre, wie viele Passagiere ein Omnibus zu fassen vermag. Augenscheinlich sind die Kutscher der Meinung, dass ihr Fuhrwerk hinreichend Raum für so viele Personen habe, als er hineinlocken kann. Noch Platz, ruft ein erhitzter Fußgänger. Platz genug, Sir, erwidert der Kondukteur, öffnet langsam nach und nach die Türe, lässt ihn aber den wahren Sachbestand nicht sehen. Bis der Unglückliche auf dem Tritte steht, wo, fragt der Mann in der Falle und will wieder zurück. Auf beiden Seiten, Sir, erwidert der Kondukteur, schiebt ihn hinein und schlägt die Türe zu. An einen Rückzug ist nicht zu denken. Der neue Ankömmling kugelt herum, bis er irgendwo hinfällt, und dort bleibt er. Wenn wir ein wenig vor 10 Uhr nach der City fahren, so treffen wir unter der Gesellschaft 4 oder 5 regelmäßige Passagiere. Wir begegnen ihnen stets an demselben Platze und gewöhnlich nehmen sie auch dieselben Sitze ein. Sie sind stets auf dieselbe Weise gekleidet und handeln unabänderlich dasselbe Kapitel ab. Das ungeheure Überhandnehmen der Cabriolets und die große Rücksichtslosigkeit, welche man gegen die von den Omnibus-Unternehmern eingegangenen moralischen Verpflichtungen an den Tag legt. Da ist ein kleiner, wunderlicher alter Mann mit gepudertem Kopfe, der stets, wenn du hereinkommst, rechte Hand am Schlage setzt und die gefalteten Hände auf seinen Regenschirm stützt. Er ist ungewöhnlich ungeduldig und sitzt dort in der Absicht, ein scharfes Auge auf den Kondukteur zu haben, mit dem er gemeiniglich ein sehr fließendes Zwiegespräch hält. Er ist äußerst dienstfertig, den Leuten ein- und auszuhelfen und immer bereit, dem Kondukteur einen Puff mit seinem Schirm zu geben, wenn jemand auszusteigen wünscht. Er erinnert stets die Damen, 6 Pence bereitzuhalten, um eine Zögerung zu vermeiden. Und wenn jemand ein Fenster herablässt, welches er erreichen kann, so zieht er es augenblicklich wieder in die Höhe. Wenn wir in der Nähe von Lincoln's Inn Fields, von Bedford Row und von anderen legalen Stapelplätzen anlangen, verlieren wir einen großen Teil unserer ursprünglichen Passagiere und nehmen wieder frische ein, welche eine äußerst unfreundliche Aufnahme finden. Es ist in der Tat merkwürdig, dass die meisten Personen in einem Omnibus stets die Neuankommenden betrachten, als schwebe ihnen eine gewisse unbestimmte Idee vor, dass diese eigentlich durchaus nicht hereinzukommen nötig gehabt hätten. Wir sind vollkommen überzeugt, dass der kleine alte Mann irgendeine Ansicht dieser Art hegt und den Eintritt von Neulingen als eine Art negativer Unverschämtheit betrachtet. Die Unterhaltung stockt nun gänzlich. Man sieht gedankenlos zu den Fenstern hinaus und jedermann glaubt, sein Vis-à-vis starre ihn an. Steigt einer bei Shoe Lane ein und ein anderer an der Ecke von Farringdon Street aus, so brummt der kleine alte Gentleman und bemerkt gegen den Letzteren, wenn er ebenfalls bei Shoe Lane ausgestiegen wäre, so hätte man keinen doppelten Aufenthalt gehabt. Darüber lachen die jungen Leute. Und der alte Herr macht ein sehr ernsthaftes Gesicht und sagt nichts mehr. An der Bank steigt er aus, trabt, so schnell es ihm möglich ist, weiter und überlässt uns, dasselbe zu tun. Wir tun es auch. Und im Weitergehen drängt sich uns der Wunsch auf, auch anderen einen Teil des Vergnügens, welches wir genossen haben, übertragen zu können. Thank you. Am 8. Februar 1836, einen Tag nach Charles Dickens 24. Geburtstag, erscheinen die Londoner Skizzen auch als Buch. Die Textsammlung wird auf Anhieb ein Bestseller. Hans-Dieter Gelfert erklärt sich den Erfolg durch die literarische Lage im England der 1830er Jahre. Der letzte Autor vor Dickens, der dort als Erzähler mit gleichem Aplomb die Bühne betreten hatte, war Sir Walter Scott, dessen historische Romane man in ganz Europa und Amerika als so neuartig empfand, dass sie überall nachgeahmt wurden. Doch Scott hatte sich schon vorher einen Namen als Dichter von sehr erfolgreichen Verserzählungen gemacht, sodass seine Romane bei Kennern keine so große Überraschung auslösten wie das Werk des bis dahin gänzlich unbekannten jungen Dickens. Als Alternative bot sich der Romantyp an, den Jane Austen zur Meisterschaft entwickelte. Sie hatte mit der Sittenkomödie eine Möglichkeit gefunden, zwischenmenschliche Beziehungen mit subtiler Psychologie darzustellen. Die immer breiter werdende untere Mittel- und obere Arbeiterschicht, die nach Teilhabe an der Kultur verlangte, konnte weder bei Scott noch bei Jane Austen ihre eigene Welt wiederfinden. Scotts Romane spielten in der Vergangenheit und Austens in der Welt des Landadels. Diese Menschen, die bis dahin keinen literarischen Spiegel hatten, in dem sie ihre eigene Lebenswelt wiedererkannten, fanden in den Skizzen von Boss Geschichten, die weder im Mittelalter noch im schottischen Hochland spielten. Und auch nicht auf Landsitzen, deren Bewohner ohne eigene Arbeit von den Pachterträgen ihres Grundbesitzes lebten. Es treten darin keine gebildeten Gentlemen auf, sondern mittellose Stadtbürger, die gern den Gentleman spielen. Sie verkehren in Kneipen, kleinen Läden, Polizeibüros und billigen Pensionen. Sie werden von Gläubigern bedrängt, sind als Junggesellen auf der Suche nach einer Frau oder machen sich als ältere Jungfer noch Hoffnung auf einen Ehemann. Kurzum, es ist das kleine Leute-Milieu in seiner ganzen Vielfalt. Dazu noch eingebettet in eine Stadtlandschaft, die man anhand der zahllosen Straßennamen auf einem Stadtplan Londons nachzeichnen konnte. Mit der Veröffentlichung der Londoner Skizzen feiert Charles Dickens Mitte der 1830er Jahre nicht nur beruflich einen ersten Erfolg. Er lernt Catherine Hogarth kennen, die älteste Tochter des Zeitungsherausgebers George Hogarth, der seine Londoner Skizzen so überschwänglich gelobt und auch veröffentlicht hat. In schmerzhafter Erinnerung an das vergebliche Liebeswerben um Maria Beadnell macht Charles Dickens Catherine Hogarth bald einen Heiratsantrag. Die Ehe mit der 20-Jährigen wird ein Jahr nach dem ersten Kennenlernen, Anfang April 1836, geschlossen. Gleich mit seinem ersten Roman wird ihm als Autor der literarische Durchbruch gelingen. Im Frühjahr 1836 plant ein Londoner Verlag die Veröffentlichung einer monatlichen Serie mit Sportkarikaturen. Angefertigt werden sollen diese von dem renommierten Illustrator Robert Seymour. Was zunächst noch fehlt, ist ein Autor, der die einzelnen Radierungen mit humoristischen Begleittexten versieht. Die Wahl fällt schließlich auf Charles Dickens, denn der hat sich kurz zuvor durch seine Londoner Skizzen einen Namen gemacht. Geplant sind insgesamt 20 Folgen, sogenannte Installments. Der Verkaufspreis beträgt jeweils einen Schilling. Später sollen alle Episoden zusätzlich auch noch in einer Buchausgabe zusammengefasst werden. Wir dürfen nicht vergessen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind Bücher immer noch eine teure Ware. Das sind teure Gegenstände in der aufkommenden Konsumgesellschaft. Und die Leute, die weniger begütert sind, können sich diese einzelnen Installments kaufen, wenn sie denn lesen können. Und die Armen lassen sich vielleicht auch diese Installments dann vorlesen. Das heißt, Literatur wird erschwinglich in kleinen Häppchen. Der Dickens-Biograf Johann N. Schmidt. Seit Sir Walter Scott veröffentlichte ein Autor, der auf sich hielt, seine Romane in 3 Bänden, allein der Leihbüchereien wegen, doch nicht in monatlichen Shilling-Numbers, die von fliegenden Händlern vertrieben wurden. Dickens, der anfangs seine Mitarbeit sicherlich mehr unter journalistischem Aspekt sah, teilte diese Bedenken gegen Konsum und Massenliteratur keineswegs. Sein erwachter Sinn für Publizität, aber auch seine Weigerung, sich auf eine bestimmte Leserschicht festzulegen, verboten ihm allzu große Skrupel in der Wahl der Mittel. Noch bevor die 2. Folge der neuen Reihe erschienen ist, kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Robert Seymour, der 38-jährige Illustrator, nimmt sich in seinem Haus mit einem Jagdgewehr das Leben. Bei aller Tragik eröffnet dies für Charles Dickens selbst ganz neue Möglichkeiten. Statt wie ursprünglich vorgesehen als bloßer Textlieferant für bereits existierende Radierungen zu dienen, mutiert Dickens auf Bitten des Verlags jetzt plötzlich zum Autor eines Fortsetzungsromans. Die Illustrationen, die ein für Seymour eingesprungener Ersatzzeichner beisteuern wird, dienen fortan nur noch als schmückendes Beiwerk. Zudem spielt das Thema Sport, für das Dickens ohnehin nicht viel übrig hat, ab sofort keine Rolle mehr. Die Hauptfigur der monatlichen Episoden heißt Samuel Pickwick. Pickwick ist Gründer und Präsident des Pickwick-Clubs. Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen erleben die sogenannten Pickwickier auf ihren Reisen innerhalb Englands alle möglichen Abenteuer. Je nachdem, wie seine Leser auf die monatlichen Folgen reagieren, führt Charles Dickens von Monat zu Monat neue Charaktere ein oder lässt andere auch ganz einfach wieder verschwinden. Vor allem ein Protagonist entpuppt sich beim Publikum schon bald als äußerst beliebt. Das ist Sam Weller. Sam Weller ist ein typischer Londoner Cockney mit dem Mutterscharme und dem Mutterwitz der Cockneys, also von Herzen grundgut, aber gleichzeitig absolut weise in der Welt und der chronisch naive Mr. Pickwick, der eigentlich die Welt zwar dokumentieren kann, aber gar keine Ahnung von der Welt hat, wie sie ist, der ist im Grunde genommen völlig angewiesen auf diesen Sam Weller, diesen bescheidenen, weltklugen Cockney, der ihn immer wieder rettet und ihn sozusagen durch das Labyrinth London leitet oder auch das Labyrinth des frühviktorianischen England. I'll bet you never met a fella like me, sir. Clever as a monkey up a banyan tree, sir. Any problem, you name it, just aim it at little old me. Never in all your boom days, never in all your V. Have you ever met a fella like young Sam Weller? No, you never met a fella like me. I could tell you stories that'd make you smile. Oh, no bags of barmaids that are well worthwhile. Down the Strand there's a tavern called the Pretty Pickle. Play a card right, barmaid likes a bit of slap and tickle. Etabliert wird das Gespann Pickwick Weller im 13. von insgesamt 54 Kapiteln. In Gustav Meyrinks deutscher Übersetzung von 1910 wird aus Sam Wellers Original-Londoner Cockney-Dialekt eine Art Alltagsjargon mit leichten Anklängen Berliner Mundart. Setzen Sie sich. Danke, Sir, sagte Sam und setzte sich, ohne sich weiter nötigen zu lassen, nachdem er vorher seinen alten weißen Hut auf einen Tisch vor der Türe gelegt hatte. Er sieht nicht zum Besten aus, bemerkte er dabei mit einem freundlichen Lächeln, sitzt aber erstaunlich gut und war ein hübscher Deckel, ehe er sich von seiner Krempe trennte. Jetzt ist er aber umso leichter, was der eine Vorteil ist, und dann lässt jedes Loch frische Luft rein, und das ist der zweite. Gut, gut, sagte Mr. Pickwick, aber jetzt zu der Sache, wegen der ich Sie habe rufen lassen. Sehr wohl, Sir, unterbrach ihn Sam, nur raus damit, wie der Vater zu dem Kinde sagte, als es den Penny verschluckt hatte. Vor allen Dingen möchte ich wissen, fuhr Mr. Pickwick fort, ob Sie in irgendeiner Hinsicht mit Ihrem gegenwärtigen Posten unzufrieden sind. Bevor ich auf diese Frage antworte, versetzte Sam, möchte ich gerne wissen, ob Sie mir vielleicht zu einem Bessern verhelfen wollen? Ein Strahl gütigen Wohlwollens glänzte über Mr. Pickwicks Angesicht. Ich bin halb und halb entschlossen, Sie selbst in Dienst zu nehmen. So, sind Sie das, sagte Sam. Mr. Pickwick nickte bejahend. Lohn? Fragte Sam. 12 Pfund jährlich, erwiderte Mr. Pickwick. Kleidung? 2 Anzüge. Arbeit? Sie hätten mich zu bedienen und diese Herren hier und mich auf unseren Reisen zu begleiten. Schon, dass der Anschlagzettel unten runterkommt, sagte Sam mit Nachdruck. Ich bin an einen einzelnen Herrn vermietet und mit den Bedingungen einverstanden. Sie nehmen also die Stelle an? Fragte Mr. Pickwick. Natürlich, erwiderte Sam. Wenn mir die Livree nur halb so gut passt wie die Stelle, kann's gleich losgehen. Sie haben doch ein Zeugnis? Da müssen Sie sich an die Wirtin vom Weißen Hirsch wenden, versetzte Sam. Könnten Sie noch heute Abend den Dienst antreten? Na, Augenblick, stecke ich mir in die Livree, wenn sie zur Hand ist, entgegnete Sam äußerst heiter. Sprechen Sie heute Abend um 8 Uhr vor, sagte Mr. Pickwick, und wenn meine Erkundigungen nach Wunsch ausfallen, werde ich für eine Livree sogleich Sorge tragen. Abgesehen von einem einzigen liebenswürdigen Fehltritt, an dem ein Hausmädchen zu gleichen Teilen die Schuld trug, lautete die Auskunft über Mr. Sam Wellers Aufführung so günstig, dass Mr. Pickwick sich vollkommen beruhigt fühlte und noch am selben Abend den Vertrag abschloss. Mit der Raschheit und Energie, die nicht nur das öffentliche, sondern auch das Privatleben des außerordentlichen Mannes charakterisierte, führte er Sam Weller in eines der Magazine, wo alte und neue Männerkleider vorrätig sind und man der lästigen und unbequemen Formalität des Maßnehmens überhoben ist. Und noch vor Einbruch der Nacht war Mr. Weller mit einem grauen Rocke mit Pickwick-Club-Knöpfen, einem schwarzen Hut mit einer Kokarde, einer fleischfarbigen gestreiften Weste, lichten Beinkleidern und Gamaschen und sonstigem Zubehör ausstaffiert. »Bin doch neugierig«, sagte der so plötzlich umgewandelte Mr. Weller, als er am nächsten Morgen den Außensitz der Eatonsviller Postkutsche eingenommen hatte, »ob ich einen Bedienten, einen Stallknecht, einen Wildhüter oder einen Portier vorstellen soll. Scheint mir so eine Art Ragout von all dem zu sein.« »Na, macht nix. Komm auf die Weise zu einer Luftveränderung, krieg viel zu sehen und hab wenig zu tun, was mir alles prächtig zusagt. Fiefert, hoch! Die Pickwickier sollen leben!« Picture if you can this indestructible clan. Every man is determined, every man is resolved in affairs of the heart. You remain uninvolved, uninvolved to say the least, unattached and fancy free. And if ever any one of us should lose his head, he's always got the other three. That's friendship, that's friendship. Beyond the shadow of a doubt, that's friendship. We're never going to marry, cause it's too much fuss. For superior bachelors, that's us. We are the satellites. I am the hub of that eminent society, the Pickwick Club. The Pickwick Club. Das beim Publikum extrem beliebte Gespann Samuel Pickwick, Sam Weller, erinnert gebildete Leser an Don Quixote und dessen Gehilfen Sancho Panza. Die beiden Protagonisten lassen die Verkaufszahlen der Pickwick Papers, auf Deutsch die Pickwickier, im Laufe der Zeit sprunghaft nach oben schnellen. Von ursprünglich 500 Exemplaren pro Monat auf fast 40.000. Mit seiner für die Londoner Unterschicht typischen Weltanschauung verleiht Sam Weller den einzelnen Episoden nicht nur einen sozialkritischen Unterton. Auch gehen manche seiner flotten Sprüche als sogenannte Wellerismen schon bald in den allgemeinen Sprachgebrauch über. Kurzum, die Schilderungen über die Erlebnisse der Pickwickier werden für Charles Dickens zum literarischen Durchbruch. Sollte ich 100 Jahre leben und jährlich 3 Romane schreiben, wäre ich dennoch nie so stolz wie auf Pickwick. Denn ich bin sicher, dass er sich selbstständig gemacht hat. Und ich hoffe, dass er, lange nachdem meine Hand vertrocknet ist wie die Feder, die sie gehalten hat, mit manch einem besseren Buch noch auf vielen verstaubten Regalen stehen wird. Hans-Dieter Gelfert schreibt: Mit jeder Folge zog Dickens Ruhm weitere Kreise. Bald wartete man überall in der englischsprachigen Welt begierig auf die nächste Fortsetzung. Lange bevor die Geschichte zu Ende erzählt war, brachten geschäftstüchtige Theatermacher Mr. Pickwick bereits auf die Bühne. Autoren plagiierten oder parodierten die Figur und es wurden Pickwick-Objekte, ob Hut, Stock, Rock oder Hose, auf den Markt gebracht. Hätte es schon damals das System des lizenzierten Merchandising gegeben, hätte Dickens bereits mit seinem ersten Roman ein Vielfaches von dem verdient, was seine Verleger ihm zahlten. Der enorme Erfolg der Pickwickier führt dazu, dass sich Charles Dickens vor Angeboten kaum retten kann. So schließt er unter anderem Verträge über einen neuen dreibändigen Roman, ein Kinderbuch sowie die Herausgeberschaft einer literarischen Zeitschrift ab. Darüber hinaus schreibt Dickens quasi zeitgleich drei Theaterstücke, die alle innerhalb eines halben Jahres auf die Bühne gebracht werden. Mit dem beruflichen Erfolg verbunden ist auch ein gesellschaftlicher Aufstieg. Der 25-Jährige wird Mitglied in verschiedenen renommierten Londoner Clubs, in denen vor allem bekannte Künstler, Gelehrte, Wissenschaftler und Politiker verkehren. Und nach der Geburt des ersten Sohnes bezieht die Familie Dickens ein geräumiges Haus im vornehmen Londoner Stadtteil Bloomington. Hier macht sich der junge Schriftsteller auch gleich an die Arbeit an dem vereinbarten Roman. Oliver Twist ist auch vor allem wichtig als Beitrag zu Dickens Gesellschaftskritik. Denn Oliver Twist wird geschrieben von Dickens auch als Reaktion auf das sogenannte New Poor Law, die Neuarmengesetzgebung von 1834. In dieser Gesetzgebung werden unter anderem sogenannte Workhouses definiert. Workhouses sind die Institutionen, die bereitgestellt werden für die Ärmsten der Armen. Und das Problem dabei war, dass das eigentlich unmenschliche Institutionen waren. Das heißt, sie haben das typische Problem des 19. Jahrhunderts, das natürlich in der am weitesten fortgeschrittenen industriellen Gesellschaft der Welt, der britischen Gesellschaft, da hat die industrielle Revolution ja schließlich angefangen, auch am weitesten fortgeschritten ist. Sie haben ein urbanes Proletariat. Sie haben weite Schichten der Bevölkerung, die verarmen, insbesondere die Landbevölkerung, die in die neuen, immer weiter wachsenden Städte mit ihren Fabriken getrieben wird, haust unter unwürdigen Bedingungen. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass 1844 Friedrich Engels sein Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England am Beispiel von Manchester schreiben wird. Und Dickens sieht all dies und sieht diese Armengesetzgebung, sieht, wozu sie führt. Nämlich dazu, dass die Ärmsten der Armen in diese Workhouses kommen. Da werden Familien auseinandergerissen, da werden die Kinder den Eltern weggenommen, da werden Ehepartner getrennt. Da ist die Nahrung so schlecht, dass man fast davon auch noch sterben kann. Mit anderen Worten, die Ärmsten der Armen gehen, wenn überhaupt, nur äußerst ungern in diese Workhouses und viele versuchen das um jeden Preis zu vermeiden und sind quasi eher bereit, auf der Straße zu sterben, als in so ein Workhouse zu gehen. Man darf auch nicht vergessen, dass das ganze Konzept von Armut zu der Zeit neu definiert wird. Also das ist eine Gesellschaft, die auch aufgrund der Schriften von Thomas Carlyle in der Zeit sich erst einmal bewusst werden muss, was denn die neuen Probleme überhaupt sind. Die Industrialisierung, die Technologisierung, die Verarmung und so weiter, die Urbanisierung, das sind Phänomene, die gehen so schnell. Die Städte wachsen innerhalb von 2 oder 3 Generationen so dermaßen an, dass die Leute fast keine Zeit haben, innezuhalten und zu schauen, was überhaupt mit ihrer Gesellschaft los ist. 1829 stellt Thomas Carlyle die sogenannte Condition of England Question. Das heißt, in was für einem Land leben wir überhaupt? Was sind überhaupt die Probleme, die uns bedrängen? Und wie wollen wir überhaupt mit all dem umgehen? Das musste erst einmal gesagt werden. Als Parlamentsreporter hat Charles Dickens ein paar Jahre zuvor die Diskussion um die neuen Armengesetze hautnah miterlebt. Auch weiß er durch den einstigen Aufenthalt seines Vaters im Schuldgefängnis nur zu gut, was es bedeutet, unter derartigen Bedingungen bestehen zu müssen. Umso wichtiger ist es ihm, diese für ihn wichtigen persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse jetzt literarisch zu verarbeiten. Beim Schreiben ist Charles Dickens neben der darin zum Ausdruck gebrachten Sozialkritik vor allem eines wichtig. Oliver Twist, der als Waisenknabe im Armenhaus landet und schreckliche Dinge erlebt, muss auch unter den schlimmsten Bedingungen stets aufrichtig bleiben. 3 Monate lang hatten Oliver und seine Kameraden die Qualen langsamen Hungertodes durchgemacht und waren kaum mehr imstande, diesen Zustand länger zu ertragen. Ein für sein Alter sehr großer Junge dessen Vater Koch gewesen war, gab eines Tages seinen Gefährten zu verstehen, wenn er nicht bald eine Schüssel Haferschleim pro Tag mehr bekomme, so würde er sich nicht mehr helfen können und müsse höchstwahrscheinlich eines Nachts seinen Schlafnachbar auffressen. Dieser Vielfraß hatte ein wildes, hungriges Auge und seine Reden riefen große Angst unter seinen Kameraden hervor. So beratschlagten sie untereinander und es wurde gelost, wer von ihnen nach dem Abendessen zum Speisemeister gehen und noch um einen Napf bitten solle. Das Los fiel auf Oliver. Der Abend kam und die Jungen nahmen ihre Plätze ein. Der Speisemeister stellte sich in seiner weißen Kochschürze an den Kessel, der Haferbrei wurde ausgeteilt und ein langes Tischgebet gesprochen. Als die Mahlzeit vorüber war, flüsterten die Jungen untereinander, gaben Oliver Winke und die ihm zunächst Sitzenden stießen ihn mit den Ellbogen an. Der Hunger machte ihn alle Rücksichten vergessen. Er stand auf, trat mit dem Napf und Löffel vor den Koch hin und sagte mit bebender Stimme, ich bitte um Verzeihung, Sir, ich möchte noch um ein wenig bitten. Der Koch, ein feister, rotbackiger Mann, wurde blass wie der Kalk an der Wand. In maßlosem Staunen starrte er einige Sekunden den kleinen Rebellen an und musste sich am Kessel festhalten, um nicht umzufallen. Die beiden Frauenzimmer waren geradezu gelähmt vor Entsetzen. Und auch die Jungen konnten vor Furcht kein Wort hervorbringen. Was? Fragte der Koch endlich mit schwacher Stimme. Ich bitte, Herr, wiederholte Oliver, ich möchte noch etwas haben. Der Koch gab ihm eins mit dem Löffel über den Kopf, fasste ihn dann am Arm und schrie laut nach dem Kirchspieldiener. Die Herren Vorstände saßen gerade zusammen bei einer Beratung, als Mr. Bumble in höchster Erregung ins Zimmer stürzte und dem Herrn auf dem hohen Stuhl meldete, »Mr. Limpkins, ich bitte um Verzeihung, Sir. Oliver Twist hat mehr zu essen verlangt.« Alles fuhr auf. Entsetzen malte sich auf allen Gesichtern. »Mehr?« rief Mr. Limpkins. »Kommen Sie zu sich, Bumble!« Antworten Sie mir klar und deutlich. Verstehe ich recht? Er hat mehr gefordert als die ihm von der Vorstandschaft festgesetzte Ration? Jawohl, Sir. Der Bursche kommt noch an den Galgen, ächzte der Gentleman mit der weißen Weste. Denken Sie an mich, der Bursche kommt noch an den Galgen. Niemand widersprach. Und es entspann sich eine lebhafte Diskussion. Auf Befehl der Vorstandschaft wurde Oliver augenblicklich eingesperrt. Und am nächsten Morgen hing ein Anschlagzettel an der Außenseite des Tores des Arbeitshauses, auf dem eine Belohnung von 5 Pfund ausgesetzt war, für jeden, der die Gemeinde der weiteren Fürsorge für Oliver Twist enthöbe. Mit anderen Worten, es wurden 5 Pfund jedermann angeboten, der Oliver Twist als Lehrling oder Laufburschen zu sich nehme. In meinem ganzen Leben war ich noch von nicht so fest überzeugt, sagte der Gentleman mit der weißen Weste, als er am nächsten Morgen an das Tor klopfte und den Zettel las, wie ich jetzt davon überzeugt bin, dass der Bursche noch einmal an den Galgen kommen wird. Johann N. Schmidt schreibt: Die Episode, in der Oliver wider alle Regeln um mehr Essen bittet, ist schon deshalb zu einem Volksmythos selbst für die geworden, die sonst von Dickens nie etwas gelesen haben, weil darin Entscheidenderes auf dem Spiel steht als das individuelle Leid einer Romanfigur. Wie die Reaktionen der offiziellen Armenhausvertreter zeigen, handelt es sich um das Aussprechen des gewöhnlich Unaussprechbaren. Dass nämlich die Unterdrückten Stimme und Anspruch haben gegenüber den Mächtigen. Die schon in Olivers bescheidener Bitte eine unerhörte Auflehnung gegen die Entscheidungsgewalt der Obrigkeit erblicken. Wie sich dann hinterher herausstellt am Ende des Buches, ist Oliver Twist eigentlich der Sohn einer recht begüterten Familie. Das heißt, da haben wir den typischen Dickenschen Widerspruch zwischen der exklusiven Einzellösung und den Zehntausenden von anderen Oliver Twists, die eben nicht aus begüterten Familien kamen. Das ist sozusagen das, wenn Sie so wollen, leicht melodramatische Zugeständnis an den Geschmack der Zeit, dass Oliver Twist dann aus dem Elend geholt wird durch seine Herkunft letztendlich. Charles Dickens sieht sich mit einem Dilemma konfrontiert. Einerseits genießt er es, als literarischer Shootingstar von verschiedenen Verlegern mit Anfragen für neue Romane und Zeitschriftenbeiträge geradezu überschüttet zu werden und seine Einnahmen sowie den persönlichen Ruhm dadurch stetig zu vergrößern. Auf der anderen Seite gerät er durch seine diversen Zusagen aber auch unter einem unglaublichen Zeit- und Erfolgsdruck. Weil er meist an mehreren Texten gleichzeitig arbeitet, werden seine geistigen und körperlichen Kräfte enorm beansprucht. Hinzu kommt das stete Gefühl, vertraglich übervorteilt worden zu sein. Denn wegen seiner Unerfahrenheit hat sich Charles Dickens bislang mit Pauschalhonoraren zufrieden gegeben und nicht auf einer Tantiemenregelung bestanden, die ihn am Verkaufserfolg der einzelnen Werke beteiligen würde. Die gewaltigen Profite, die Oliver Twist seinem Verleger brachte und immer noch bringt, die kärgliche, jämmerliche, armselige Summe, die er mir einbrachte, und das Wissen, dass meine Bücher jedermann bereichern, der mit ihnen zu tun hat, außer mich selbst, und dass ich bei aller erworbenen Popularität noch in alten Schlingen kämpfe und meine Energien auf der frischen Höhe meines Ruhms und zur besten Zeit meines Lebens verausgabe, um die Taschen anderer zu füllen. All das bringt mich total aus der Fassung. Nach einem erbitterten Streit gelingt es Dickens, dem von ihm verhassten Verleger die Rechte an Oliver Twist abzukaufen und sich von allen laufenden Verpflichtungen zu befreien. Stattdessen kann er beim Verlagshaus Chapman und Hall veröffentlichen. Die beiden Inhaber sichern Dickens zu, ihn am Verkaufserfolg seiner zukünftigen Bücher beteiligen zu wollen. Das Gleiche soll für eine neue, ebenfalls von Chapman und Hall geplante Wochenzeitschrift gelten. Bei dieser soll Charles Dickens als Herausgeber und Autor fungieren. Schon die erste Ausgabe, die im April 1840 erscheint, verkauft sich auf Anhieb 70.000 Mal. Um den Erfolg der Publikation auf Dauer zu sichern, veröffentlicht Dickens in ihr gleich seinen neuesten Roman. Der Raritätenladen. In wöchentlichen Episoden erzählt Dickens darin die Geschichte der jungen Nell, die bei ihrem Großvater in London lebt. Um ihre finanzielle Situation zu verbessern, leiht sich der Großvater heimlich Geld von einem Wucherer. Als er das Geld beim Spielen verliert, fliehen der Großvater und seine Enkelin notgedrungen in den industriellen Norden. Dort stirbt Nell schließlich an Tuberkulose. Johann N. Schmidt schreibt: Ihr Tod, in 100.000 Exemplaren gestorben, machte aus England eine Nation trauernder Hinterbliebener. Ein irischer Parlamentsabgeordneter bricht wegen des fehlenden Happy Ends des Romans angeblich in Tränen aus. Und in New York hat eine wartende Menschenmenge an die Passagiere eines aus England eintreffenden Schiffes nur eine Frage, nämlich: Ob die kleine Nell das letzte Kapitel des Romans überlebt hat. Der einzige Fehler meines Vaters war, dass er zu viele Kinder hatte, bemerkt Mary Dickens rückblickend. Sie ist 1838 als zweites von insgesamt 10 Kindern des Schriftstellers auf die Welt gekommen. Dabei bezieht sich Marys Äußerung keineswegs nur auf sie selbst, ihre zwei Schwestern und die sieben Brüder. Charlie Dickens, der Erstgeborene, erklärt, was genau seine Schwester meint. Wenn mein Vater an einer seiner langen Geschichten schrieb und von der Ausarbeitung der Handlung und der Entwicklung der Figuren vollkommen gefesselt war, lebte er zweifellos zwei Leben. Eines mit uns und eines mit seinen Fantasiegestalten. Und ich bin mir sogar sicher, dass die Kinder seines Geistes für ihn manchmal viel realer waren als wir. Was noch lange nicht heißt, dass Charles Dickens kein guter Vater gewesen wäre. Dies belegt zumindest so manche Erinnerung seiner verschiedenen Kinder, die alle nach Charles Dickens Tod veröffentlicht werden. Noch einmal Mary, die älteste Tochter. Er war in jeder Hinsicht ein Familienmensch. Seine Sorge und Achtsamkeit in häuslichen Angelegenheiten, wobei nichts zu unbedeutend und trivial schien, um seine Aufmerksamkeit und Rücksicht zu gewinnen, waren wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, was für einen lebhaften, eifrigen, rastlosen, immerzu arbeitenden Verstand er besaß. Anhand der verschiedenen Kinderfiguren in seinen Büchern können wir ermessen, was für ein erstaunliches Wissen er über Kinder hatte und was für ein wunderbares und wahrhaft weibliches Mitgefühl mit all ihren Freuden und Leiden. In der Erziehung seiner eigenen Sprösslinge legte mein Vater großen Wert darauf, ihnen klarzumachen, dass ihnen immer Gerechtigkeit widerfahren würde, solange sie nur ehrlich und aufrichtig seien. Um zu zeigen, wie wichtig ihm dies war und wie groß seine Sorge, dass man ihnen Angst einjagen oder sie unnötig einschüchtern könnte, will ich seine eigenen Worte zitieren. In der kleinen Welt, in der Kinder ihr Dasein fristen, spüren sie, unabhängig davon, wer sie großzieht, nichts so sehr wie Ungerechtigkeit. Es mag nur eine kleine Ungerechtigkeit sein, der das Kind ausgesetzt wird, aber das Kind ist ebenfalls klein. Aus seiner Sicht ist ein Schaukelpferd so groß wie ein grobknochiges irisches Jagdross. Angesichts der überbordenden Liebe ihres Ehemannes zu all seinen realen und fiktionalen Kindern muss Catherine Dickens, kurz Kate, zurückstecken. Johann N. Schmidt schreibt: Charles Dickens gestaltete die Beziehung nach dem konventionellen Rollenverständnis seiner Zeit. Ein ergebener Liebhaber, der seine Gefährtin aber auch mit steifen Vorhaltungen auf den ihr gemäßen Platz in seinem Leben verweist. Catherine bleibt als Person nicht zuletzt deshalb so blass, weil ihre eigene Identität durch den Erfolgsdrang ihres Mannes fast völlig verdeckt wurde. Der Erfolgsdrang hat einen guten Grund. Charles Dickens fürchtet lange Zeit, sein mühsam errungenes gesellschaftliches Ansehen, vor allem aber die inzwischen erworbenen, durchaus ansehnlichen Einkünfte, eines Tages wieder zu verlieren. Dann könnte er seiner Familie nicht länger das bieten, was er selbst als Kind einst so schmerzlich vermisste, ein sicheres, geborgenes Heim. Diese Befürchtung flammt unter anderem auf, als Dickens in direktem Anschluss an den Raritätenladen die erste Folge seines nächsten Romans veröffentlicht. Darin behandelt er ein historisches Thema, die sogenannte Katholiken-Emanzipation, bei der es um die freie Religionsausübung geht, sowie das Recht der römisch-katholischen Bevölkerung, Zugang zu öffentlichen Ämtern zu erhalten. Dickens hat das Buch ursprünglich schon ein paar Jahre zuvor begonnen, aber nach seinem Sensationserfolg mit den Pickwickiern immer wieder verschoben. Als er es jetzt unter dem Titel Barnaby Rudge endlich veröffentlicht, stößt der historische Stoff beim Publikum auf wenig Gegenliebe. Offenbar haben die Leser von Dickens etwas völlig anderes erwartet. Daraufhin wagt dieser einen harten Schnitt. Anstatt erneut gleich den nächsten Roman nachzuschieben, bittet er Chapman und Hall, ihn für 6 Monate von allen Schreibverpflichtungen zu entbinden. Stattdessen macht sich Charles Dickens auf den Weg nach Amerika. Am 4. Januar 1842 brechen Charles Dickens und Kate, seine Ehefrau, von Liverpool auf in Richtung USA. Begleitet werden beide lediglich von einer Zofe. Die inzwischen vier Kinder, sie sind knapp 1 bis 4 Jahre alt, bleiben in England zurück. Dort werden sie von einer befreundeten Familie betreut. Die Überfahrt auf dem Postschiff Britannia dauert 2,5 Wochen und wird von orkanartigen Stürmen begleitet. Warum sich das Paar überhaupt auf die beschwerliche Reise macht, erklärt der renommierte englische Dickens-Biograf und Forscher Michael Slater. He was fascinated, like everybody in England, in Europe, by, in a sense, what they thought of as the American experiment. Wie jeder andere Europäer war auch er fasziniert von dem, was man damals als amerikanisches Experiment bezeichnete. Diese große neue Demokratie ohne König und Adlige, in der alle gleich waren. Im 19. Jahrhundert war es durchaus ein politischer Akt, als Europäer in die USA zu reisen. Denn wenn man demokratisch gesinnt war, dann sagte man, schaut euch dieses wunderbare Land an, das auch ohne Könige, Adlige und Bischöfe funktioniert. Wenn man aber politisch konservativ eingestellt war, dann hieß es, dort ist alles schrecklich. Ein einziger Dschungel, in dem jeder macht, was er will. Alles dreht sich nur ums Geld. Was englische Schriftsteller anschließend von ihren USA-Reisen berichteten, war insofern immer abhängig von ihrem jeweiligen politischen Standpunkt. Charles Dickens ist voller Vorfreude, endlich auch sein US-amerikanisches Lesepublikum kennenzulernen. Sein dort lebender Freund und Kollege Washington Irving hat ihm vorab bereits prophezeit, dass es für mich einen Triumphzug von einem Ende der Staaten zum anderen geben würde, so wie man ihn noch in keiner Nation erlebt hätte. Schon bei der Ankunft in Boston, der ersten Station der Reise, zeigt sich, dass Washington Irving keineswegs zu viel versprochen hat. Charles Dickens genießt seinen begeisterten Empfang in der neuen Welt. Gleichzeitig ist er aber auch fest entschlossen, vor Ort ein aus seiner Sicht ernsthaftes Problem anzusprechen, nämlich ein fehlendes internationales Urheberrecht. Zwar gibt es in England schon seit langem ein Gesetz, durch das Autoren vor der illegalen Verbreitung ihrer Werke auf dem Heimatmarkt geschützt werden. Was aber mit ihren Büchern im Ausland passiert, darauf haben sie keinen Einfluss. Dickens got a lot of fan mail from America because his books sold in huge numbers in America. Dickens bekam eine Menge Fanpost aus Amerika, denn seine Bücher verkauften sich dort prächtig. Allerdings verdiente er dadurch kein Geld, denn es handelte sich in der Regel um Raubdrucke. Darum war er auf die amerikanischen Verleger nicht gut zu sprechen. Vor allem die Zeitungen kritisierten, Dickens sei lediglich am Geld interessiert, weil er sich immer wieder über die Raubdrucke beschwerte. Dadurch entstand der Eindruck, Dickens sei von englischen Verlegern in die USA geschickt worden, um die Amerikaner aufzufordern, endlich Tantiemen für den Nachdruck von Büchern zu bezahlen. In order to shame the Americans into paying royalties and on his books. Mit seiner Forderung, nicht nur ihn, sondern generell alle Autoren an den Einnahmen durch die Auslandsnachdrucke ihrer Bücher zu beteiligen, stößt Charles Dickens auf der anderen Seite des Atlantiks auf taube Ohren. Hans-Dieter Gelfert erklärt warum. Für die Amerikaner bedeutete das Fehlen des Urheberrechts freien Zugang zu allem Gedruckten und damit breitestmögliche Volksbildung. George Washington hatte seinerzeit das Schlagwort Diffusion of Knowledge, Verbreitung von Wissen, geprägt und den Vorschlag gemacht, Zeitungen kostenlos durch die Post befördern zu lassen. Deshalb sah vor allem die amerikanische Presse in Dickens Forderung nach einem internationalen Urheberrechtsabkommen den Versuch, aus materiellem Gewinnstreben ein demokratisches Recht zu beschneiden. Amerikanische Autoren waren eher geneigt, Dickens Forderung zu unterstützen. Denn sie litten unter der billigen Konkurrenz nicht honorierter Nachdrucke europäischer Autoren und erhielten auch ihrerseits keine Honorare aus Europa. Dennoch wurde Dickens Kritik, die anfangs noch sehr freundlich verpackt war, als massiver Angriff auf ein amerikanisches Grundrecht und damit als Affront gegen die amerikanische Ehre empfunden. Seine Berichte über Amerika fielen von da an immer negativer aus. Washington wasn't completely built by the time that he went there, and so in contrast. Er war vor allem von Washington enttäuscht. Als er die US-amerikanische Hauptstadt besuchte, war diese noch gar nicht komplett erbaut. Im Gegensatz zu Großstädten wie Boston oder New York gab es hier noch sehr viele freie Flächen. Auch als er den Senat und den Kongress besuchte, war er alles andere als beeindruckt. He was very unimpressed by his visits to the Senate, to the Congress, where he saw the senators and representatives and so on, and they were abusing each other. Er bekam mit, wie sich die Senatoren und Abgeordneten gegenseitig beschimpften und sogar mit Waffen bedrohten. Man mag sich gar nicht vorstellen, was er über jemanden wie Donald Trump gesagt hätte. What he'd have made of Donald Trump, I can't imagine. But he found that the government institutions in America were lacking in dignity. He talked about the. Seiner Meinung nach fehlte es den Regierungseinrichtungen in Amerika an Würde. Alle Politiker schienen ihm nur am Geld interessiert. That people only seemed to be interested in money. Das war überhaupt sein größter Vorwurf. Dass Amerika eine Nation sei, in der es vor allem ums Geldmachen ginge. Ich sah in ihnen das Räderwerk, welches dazu dient, das Gebäude einer tugendhaften Politik auf die schmählichste Weise zu untergraben und umzukehren. Verächtliche Wahlintrigen, verstecktes Gaunerspiel mit bestochenen Beamten, feige Angriffe auf jeden Gegner, bei denen aberwitzige Zeitungen als Schild und gemietete Federn als Dolche dienen. Schmachvolle Kriecherei vor feigen Schurken, deren einziges Recht auf Anerkennung sich darauf gründet, dass sie täglich und wöchentlich neue Samen der Verderbnis aussehen, mit ihren käuflichen Typen, die den Drachenzähnen der alten Sage gleichen. Nur, dass sie nicht so scharf sind. Ein Hegen und Pflegen aller bösartigen Gelüste der öffentlichen Meinung, während deren guten Einflüsse durch Gewalt und Hinterlist unterdrückt werden. Solche und ähnliche Dinge, oder mit einem Wort die ehrlose Parteilichkeit in ihrer verderbtesten und schamlosesten Gestalt, glotzte aus allen Winkeln der überfüllten Halle hervor. Ein anderer Hauptcharakterzug ist die Lust am smarten Handel, die manche Schwindelei und manchen groben Treubruch beschönigt, manchem Schurken die Macht gibt, sein Haupt höher zu tragen als ein ehrlicher Mann, obgleich er den Galgen verdient. Aber diese Smartness hat ihre Früchte getragen, denn sie hat in wenigen Jahren dem öffentlichen Ansehen mehr geschadet, als die einfältigste, unbesonnenste Ehrlichkeit in einem Jahrhundert vermocht hätte. Mutwillige Bankrotteure und glückliche Schwindler werden nicht nach der goldenen Regel »Handle so, wie du behandelt werden möchtest« beurteilt, sondern nur nach ihrer Smartness. And at the same time he wasn't prepared for the degree of publicity and the Gleichzeitig war er überhaupt nicht vorbereitet auf das Ausmaß an öffentlicher Aufmerksamkeit, das ihm zuteil wurde. Die Aufdringlichkeit der Menschen, die jeden Abend ihn und Catherine sehen und ihre Hände schütteln wollten, war ein regelrechter Kulturschock für ihn. In einem Brief beschrieb er einmal, wie er und seine Frau an Bord eines Schiffes morgens noch im Bett lagen. Und im Hafen warteten Massen von Menschen, die alle versuchten, durchs Fenster in ihre Kabine zu schauen. Er fand das schrecklich. Insgesamt 6 Monate dauert die Reise, die Charles und Catherine Dickens quer durch die USA und bis nach Kanada führt. In dieser Zeit besucht der Schriftsteller nicht nur das Weiße Haus und diverse Regionalparlamente, sondern auch Gefängnisse, Armen- und Krankenhäuser. Denn er will sich persönlich ein Bild davon machen, inwieweit sich derlei Einrichtungen in einer Demokratie von jenen im königlichen England unterscheiden. Sein Fazit fällt ernüchternd aus. Je mehr ich an Amerikas Jugend und Kraft denke, umso armseliger und belangloser erscheint es mir in tausenderlei Hinsicht. In allem, dessen es sich rühmt mit Ausnahme seines Erziehungssystems und seiner Fürsorge für arme Kinder, sinkt es unermesslich unterhalb des Niveaus, auf dem ich es vermutet hatte. Und England, selbst England, so schlimm und fehlerhaft dieses alte Land ist und so elend Millionen seiner Menschen leben, steht im Vergleich besser da. Schafft die Hochkirche ab und ich würde England, was immer geschieht, an mein Herz drücken und diese neue Liebe zu Amerika ohne Qualen und ohne einen Moment zu zögern wieder aufgeben. Charles Dickens verarbeitet seinen 6-monatigen USA-Aufenthalt in 2 Büchern. Das erste, Notes from America, Aufzeichnungen aus Amerika, kommt als Reisebericht daher. Bei dem zweiten handelt es sich um einen Roman mit dem Titel Martin Chuzzlewit. In diesem schickt Dickens seinen Protagonisten auf die andere Seite des Atlantiks, um Martin Chuzzlewit dort mit der habgierigen US-amerikanischen Gesellschaft zu konfrontieren. Die 19 Folgen der bitteren Satire erscheinen ab Dezember 1842 wie gewohnt in monatlichem Rhythmus. Der Verkauf läuft eher schlecht als recht. Waren es bei den früheren Romanen in der Regel zwischen 40.000 und 70.000 Exemplare pro Monat, sind es jetzt im Durchschnitt nur noch 20.000. Charles Dickens Urangst, seiner Familie und sich den mühsam erworbenen aufwendigen Lebensstil auf Dauer nicht weiter bieten zu können, nimmt plötzlich konkrete Formen an. Denn seine USA-Reise hat eine Menge Geld gekostet. Zudem muss Dickens, in die Heimat zurückgekehrt, nicht nur Ehefrau und mehrere Kinder ernähren, sondern auch noch diverse Bedienstete bezahlen. Darüber hinaus macht ihm erneut sein eigener Vater zu schaffen. Dieser hat im Laufe der Zeit wieder einmal einiges an Schulden angehäuft und zählt darauf, dass der Sohn ihm finanziell hilft. Zu allem Überfluss meldet sich bei Charles Dickens auch noch sein Verlag. Dessen Inhaber, Chapman und Hall, hatten ihm vor Antritt seiner USA-Reise einen großzügigen Vorschuss gewährt. Weil sich der Roman Martin Chuzzlewit jetzt aber deutlich schlechter verkauft als erhofft, verlangen die beiden Verleger von ihrem Autor plötzlich einen Großteil des Geldes zurück. Was Dickens darum dringend benötigt, ist ein Bestseller. Das Christmas Carol ist das erste von 5 Weihnachtsbüchern, die Dickens schreibt, von 1843 bis 1848. Und auch das erfolgreichste. Die anderen sind auch erfolgreich, aber das Christmas Carol ist sozusagen eines der kanonischen Bücher des 19. Jahrhunderts geworden. Also A Christmas Carol gehört sozusagen zum kulturellen Erbe des 19. Jahrhunderts. Weihnachten hat im englischen Festkalender seit jeher eine zentrale Bedeutung. Selbst die Ärmsten der Armen lassen sich das ausgiebige Feiern Ende Dezember nicht nehmen. Als Inspirationsquelle für seine eigene Weihnachtsgeschichte, wörtlich übersetzt bedeutet A Christmas Carol eigentlich Weihnachtslied, dient Dickens William Shakespeares Wintermärchen. In diesem spielen Geister eine wichtige Rolle. Darum versieht Dickens seinen eigenen Text mit dem Untertitel »Eine Gespenstergeschichte«. In ihr erzählt er von dem extrem geizigen Geldverleiher Ebenezer Scrooge. Scrooge bekommt in einer einzigen Nacht zunächst Besuch vom Geist seines verstorbenen Teilhabers, anschließend dann von 3 weiteren Gespenstern. Diese bringen Scrooge am Ende dazu, sein Leben zu ändern. Im Grunde genommen hat Dickens mit A Christmas Carol eine moderne Variante der biblischen Weihnachtsgeschichte geschrieben. Dem Wunder der Geburt Christi gewissermaßen gleichgesetzt, wird hier die überraschende Geburt des Menschenfreundes Ebenezer Scrooge. Im heutigen Verständnis, wenn Sie viele Amerikaner fragen, insbesondere scheint es so, dass Dickens Weihnachten erfunden hat. Das ist nicht so. Aber Dickens war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, Anfang der 1840er. Es gab schon eine Nostalgiewelle, sozusagen eine Rückbesinnung auf die Weihnachtsfeiern früherer Zeiten. Dickens versteht es, die Stimmung der Zeit am besten sozusagen auszunutzen. Und es hat auch jeder, glaube ich, gemerkt, dass da irgendetwas auf den Punkt gebracht worden war. Diese Weihnachtsphilosophie von Dickens, von der ja immer gesprochen wird, die wird da das erste Mal richtig sichtbar. Allein am ersten Tag verkauft sich die Weihnachtsgeschichte 6000 Mal. Trotzdem gelingt es Charles Dickens nicht, dadurch seine Finanzmisere zu überwinden. Denn die Druckkosten für die von ihm ausdrücklich verlangte, sehr aufwendige und feierliche Aufmachung muss er aus eigener Tasche bezahlen. In seinem Ärger über den dadurch geringen Verkaufserlös beschwert er sich bei seinen beiden Verlegern. Chapman und Hall, so behauptet Dickens, hätten es schlicht versäumt, ausreichend Werbung für das Buch zu machen. Und weil er sich gleichzeitig darüber ärgert, den Vorschuss für Martin Chuzzlewit zurückzahlen zu müssen, beendet er seine Geschäftsbeziehungen zu Chapman und Hall und sucht sich einen anderen Verlag. Um die eigenen Lebenshaltungskosten zu senken, begibt sich die Familie Dickens Mitte der 1840er Jahre auf eine längere Europareise. Das eigene, im Unterhalt teure Haus wird vermietet. Die Unterkünfte im Ausland, egal ob in Lausanne, Genf oder Paris, sind deutlich günstiger. Dickens selbst nutzt die Gelegenheit, um vor Ort jeweils soziale Einrichtungen und Theater zu besuchen, sowie prominente Kollegen zu treffen, wie etwa Alexandre Dumas oder Victor Hugo. Als ausgesprochener Workaholic macht er sich aber auch schon bald an die Arbeit an seinem nächsten Roman. Dieser läutet eine neue, die sogenannte mittlere Schaffensphase des Autors ein. Dickens macht in dem Roman Dombey und Son sehr vieles sehr neu. Eike Kronshage, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für englische Literaturwissenschaft an der TU Chemnitz. Er verlässt ein bisschen seine alte Formel des Schreibens von Satire, von Gesellschaftssatire mit sehr stark überzeichneten Charakteren. Das hat man hier nur zum Teil. Und fokussiert auf Zeitgeschehen. Vieles, was die Londoner Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt am eigenen Leibe erfährt, findet Niederschlag in diesem Roman. Das sind Aspekte der Gentrifizierung, des Eisenbahnbaus, der ganze Stadtteile von London über Nacht komplett neu erscheinen lässt. Da ist das Kapital, das eine große Rolle spielt. Da spielen Fragen der Erziehung und die Rolle der Frau eine große Rolle. Also es ist viel stärker ins Zeitgeschehen integriert, ohne diesen satirischen Modus. Vielleicht könnte man sagen, dass es ein realistischer Roman von Dickens ist, auch wenn die Frage, ob Dickens wirklich ein Autor des Realismus ist, nicht ganz klar zu beantworten ist. Ungewöhnlich für den neuen Roman ist nicht nur der Realismus, der ihm zugrunde liegt. Auch die Herangehensweise ist für Charles Dickens eine andere. Bisher hat er die Handlung von einer Fortsetzung zur nächsten entwickelt. Bei Dombey und Sohn, so der deutsche Titel, hat Dickens, als er mit dem ersten Kapitel beginnt, den Ablauf des Geschehens bereits komplett vor Augen. Insgesamt wird er an dem Roman, der ab Herbst 1846 in monatlichen Folgen erscheint, 19 Monate lang arbeiten. Die 1840er sind geprägt von Hungersnöten, sind die Hungry Forties, wie man sie nennt. Das hatte zum großen Teil mit der nordeuropäischen Kartoffelfäule zu tun. Es hatte zu einem bestimmten Teil mit den Korngesetzen zu tun, mit starken Einfuhrzöllen auf Korn. Und folglich hat man gerade in England einen großen Zuzug aus Irland, aus Schottland, eine starke Migrationsbewegung, die soziale Probleme mit sich bringt. Man hatte gleichzeitig den Bau der Eisenbahn, der die Städte veränderte. Es war also eine Zeit des Umbruchs, der Erneuerung. Die Industrialisierung war auf ihrem Höhepunkt. Das war eine Zeit großer Veränderungen. Und Dickens Roman Dombey und Son ist ein Roman, der diese Veränderung schildert und begleitet, aber auch kritisch hinterfragt. Die Hauptfigur zu Beginn des Romans ist Paul Dombey, der 48-jährige Besitzer einer Schiffslinie. Dombys Liebe und sein gesamter Ehrgeiz konzentrieren sich auf seinen Sohn, Paul Jr. Als dieser noch im Kindesalter stirbt, bleibt Dombey nur noch Florence, die Tochter. Sie übernimmt von da an im Buch die Hauptrolle. Bis dahin wird sie vom Vater lange Zeit kaum beachtet. Nach diversen Verwicklungen gelingt es Florence schließlich, Paul Dombys Herz zu erobern. Dombey und Sohn ist damit der erste Roman, in dem Charles Dickens eine weibliche Figur in den Fokus rückt. Und das wird etwas sein, was dann die späteren Romane von Dickens sehr bestimmt. Also in Bleak House ist ebenfalls der Fokus auf einer weiblichen Figur. Auch in Hard Times ist das teilweise so. Und in Tale of Two Cities, in Great Expectations, in Our Mutual Friend. Also das sind alles Romane, in denen Dickens das, was er zum ersten Mal bei Dombey macht, nämlich den Fokus auf eine weibliche junge Heldin zu setzen, das wird dann zu einem Markenzeichen des späten Dickens werden. Diese Zeit ist eine der fruchtbarsten Epochen der englischen Literatur. In dieser Zeit entstehen Romane wie Thackeray's Vanity Fair, wie Charlotte Brontë's Jane Eyre, wie die Romane der anderen Brontë-Schwestern, Wuthering Heights, Agnes Grey, Elizabeth Gaskell schreibt Mary Barton. Es ist eine sehr fruchtbare Zeit für den englischen Roman. Sie zeigt vor allem, dass der Roman endgültig, zum ersten Mal in der Literaturgeschichte, endgültig zum dominierenden Genre wird. Vorher war das ja noch primär die Lyrik. Und bei Dickens ist es völlig klar, der Roman hat endgültig gewonnen, wird zum bestimmenden bürgerlichen Medium der Literatur. Wie es mit dem berühmten Autor Charles Dickens weitergeht und welches bis heute ungelöste Geheimnis er am Ende seines Lebens mit ins Grab nehmen wird, das erfahren Sie in der dritten Stunde der Langen Nacht. Mit dem Roman Dombey und Sohn gelingt Charles Dickens der finanzielle Durchbruch. Allein die monatlichen Fortsetzungen des Romans bringen ihrem 36-jährigen Autor 9.000 britische Pfund an Einnahmen. Auf die heutige Kaufkraft umgerechnet entspricht dies einer Summe von rund 1,3 Millionen Euro. Zum ersten Mal hat er die Handlung eines Romans sorgfältig geplant, bevor er mit dem Schreiben beginnt. Und ebenfalls zum ersten Mal steht nicht eine männliche, sondern eine weibliche Hauptperson im Mittelpunkt des Geschehens. Was immer an erzählerischen Glanzlichtern seine vorangegangenen Romane enthielten, schreibt Johann N. Schmidt, so war hier Dickens zum ersten Mal ein brillant durchstrukturiertes Werk gelungen, das nicht zufällig die pikaresk-gemütliche Welt der 1810er und 1820er Jahre verlässt und den Aufbruch in eine weniger geruhsame Ära beschreibend mitvollzieht. Dickens teilte den Zukunftsoptimismus des viktorianischen Bürgertums. Doch zugleich ahnte er, dass die Entfremdung menschlicher Beziehungen in einem Klima wachsender sozialer Kälte nicht mehr irgendeiner fortschrittsfeindlichen Aristokratie anzulasten war. Komplizierte Mechanismen waren am Werk, die keineswegs nur auf moralische Fehlhaltungen zurückgeführt werden konnten. Der City-Geschäftsmann mochte noch so fleißig sein, der Bankier noch so rechtschaffend, der Bürger nach außen hin noch so wohltätig. Selbst die bereitwillig vorgezeigten Tugenden standen unter dem Diktat wirtschaftlicher Notwendigkeiten, die sich unpersönlich in alle persönlichen Beziehungen drängten. So wie im Buch der Bau der London-Birmingham-Eisenbahnstrecke nicht nur eine gewaltige Bresche in Wohnviertel schlägt, sondern auch, wie Dickens dort wörtlich schreibt, Gebräuche und Sitten der ganzen Umgegend total verändert. Wie schon zu Beginn seiner Karriere kann sich Charles Dickens auch an der Schwelle von den 1840er in die 1850er Jahre über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Eike Kronshage. Er schreibt nicht nur diesen Roman, er schreibt auch andere literarische Sachen, eine dieser Christmas Books, A Battle for Life. Er ist in verschiedenen Amateurtheatergruppen tätig. Er gründet Wohltätigkeitsvereine zugunsten verarmter Schriftstellerkollegen. Er gründet eine Besserungsanstalt für Fallen Women, für Frauen, die straffällig geworden sind. Er korrespondiert mit der ganzen Welt. Er lebt in Paris, in Lausanne, in Genf, in Edinburgh, in London, also ist in ganz Europa unterwegs. Er koordiniert von dort aus die Illustrationen zu seinen Romanen. Also er hat ein volles Programm. Der nächste Roman, den Charles Dickens in Angriff nimmt, heißt David Copperfield. Später wird er ihn selbst als sein liebstes Kind bezeichnen. Wohl auch deshalb, weil er in diesem das eine oder andere autobiografische Detail verarbeitet hat. Dass man das Buch dennoch nicht eins zu eins mit Dickens eigener Biografie gleichsetzen darf, darauf hatten wir schon in der ersten Stunde unserer langen Nacht hingewiesen. An einem wichtigen stilistischen Merkmal zeigt sich aber, dass David Copperfield für den Schriftsteller tatsächlich etwas ganz Besonderes ist. Charles Dickens hat erstmals einen Roman in der Ich-Form verfasst. Hans-Jürgen Gelfert schreibt: Gewiss finden sich auch hier typische Beispiele für seinen Humor und seinen Hang zum Makabren. Doch im Unterschied zu den anderen Romanen fehlt das komplexe, mehrsträngige Handlungsgewebe. Alles in allem passt der Roman eher in die Tradition des europäischen Realismus als zu den übrigen Werken des Autors. Anders als deren Helden wird David nicht in ein ererbtes Schicksalsnetz hineingeboren, sondern betritt die Welt als eine Tabula rasa, die anfangs mit dunklen Farben beschrieben wird, sich dann aber, nachdem David das gefängnishafte Haus seines Stiefvaters Murdstone hinter sich gelassen hat, zunehmend aufhellt. Während es bei den anderen Helden um die Emanzipation von einem aus der Vergangenheit auf sie einwirkenden Kausalgeflecht geht, entwickelt sich David in die Zukunft hinein, indem er seine Persönlichkeit und seine künstlerische Kreativität entfaltet. Insofern ist das Buch ein typischer Entwicklungsroman. So wird aus David Copperfield, der als Junge unter seinem grausamen Stiefvater zu leiden hat, am Ende ein erfolgreicher Schriftsteller. Es gibt ein vorherrschendes Bild von David Copperfield als einer Art von Mittelschicht-Fantasie. Das heißt, es wird als Roman gesehen, der eine Erfolgsgeschichte erzählen kann. Das ist diese Rags-to-Riches-Idee, also dass man sich aus ungünstigen Verhältnissen durch eigene Kraft herausarbeiten kann. Dorothee Birke, Professorin für englische Literatur an der Universität Innsbruck. Das ist eine Sicht auf den Roman. Es gibt andere, die eher hervorheben, dass was in dem Roman betont wird, gerade die Schwierigkeit dieses Prozesses ist, der immer wieder zu scheitern droht. Das ist eine Diskussion, die immer weitergeführt wird. Ich denke, man kann vielleicht diese beiden Pole zusammenbringen. Was ich denke, ist, dass es ein Roman ist, der klar macht, wie unübersichtlich dieser Prozess ist, wie schwierig der sein kann, wie krisenhaft der sich gestalten kann für das Individuum. Die insgesamt 19 Folgen des Fortsetzungsromans erscheinen in monatlichem Abstand zwischen Mai 1849 und November 1850. Was auch sehr interessant ist, ist, dass Dickens durch dieses serielle Erzählen auch in einen persönlichen Kontakt mit seinem Publikum getreten ist. Eigentlich ähnlich wie heute über das Internet die Macher von Fernsehserien mit ihrem Publikum kommunizieren und sich auch auf Vorlieben des Publikums einstellen, weiß man auch, dass Dickens in seinem Schreiben reagiert hat auf Vorlieben und Abneigungen seines Publikums und beispielsweise Figuren herausgeschrieben hat aus der Handlung oder sie stärker berücksichtigt hat. In David Copperfield gilt dies unter anderem für die Figur der Miss Moucher. Die kleinwüchsige Friseuse wird von Dickens darin zunächst als eher abstoßend und grotesk beschrieben. Ich dachte gerade, Miss Moucher lasse recht lang auf sich warten, als zu meinem unendlichen Erstaunen um die Ecke eines bei der Tür stehenden Sofas eine Zwergin gewackelt kam. 40 bis 45 Jahre alt, mit sehr großem Kopf und Gesicht, verschmitzten grauen Augen und so außerordentlich kurzen Armen, dass sie, um ihren Finger, wie sie es zu lieben schien, schelmisch an ihre Stumpfnase legen zu können, ihrer Hand mit dem Kopf entgegenkommen musste. Ihr Doppelkinn war so fett, dass die Bänder ihres Hutes samt der Schleife darin verschwanden. Der Hals fehlte, die Taille gleichfalls. Und die Beine schienen nicht der Rede wert. Wenn auch ihr Körper wie bei anderen Menschen unten in ein paar Füße auslief, so war die Person doch so klein, dass sie vor einem gewöhnlichen Sessel wie vor einem Tische stand. Sie hatte eine wunderliche Art, den Kopf schlau auf eine Seite zu legen, wenn sie auf eine Antwort wartete, und das Auge nach oben zu drehen wie eine Elster. Kaum ist die entsprechende Episode erschienen, erhält der Autor den Beschwerdebrief einer kleinwüchsigen Leserin. Ich habe lang und heftig unter meiner persönlichen Verunstaltung gelitten. Aber nie zuvor seitens eines so hochbegabten Mannes wie Charles Dickens. Nun haben sie mich nachts des Schlafs beraubt und mein Tageswerk mit Tränen gefüllt. Dickens verspricht, Abbitte zu leisten, und tatsächlich. In David Copperfields nächster Begegnung mit Miss Moucher ein paar Monate später erscheint diese in deutlich besserem Licht. »Schauen Sie«, sagte sie und sah mir betrübt ins Gesicht, »Sie würden mir sicher nicht misstrauen, wenn ich ein Weib von natürlicher Größe wäre.« Ich fühlte, wie viel Wahres in ihren Worten lag und war beschämt. »Sie sind ein sehr junger Mann.« Nehmen Sie einen Rat von mir an, wenn ich auch nur ein Dreikäsehoch bin. Verbinden Sie bei einem Anblick körperlichen Mangels nie damit die Voraussetzung eines geistigen, wenn Sie nicht sehr guten Grund dazu haben. Trauen Sie mir nicht mehr, aber auch nicht weniger zu als einer Frau von natürlicher Größe, sagte sie und erfasste bittend meine Hand. Vergessen Sie nicht, dass ich ein hilf- und wehrloses kleines Geschöpf bin. Stellen Sie sich mich vor mit einem Bruder oder einer Schwester, die gleich mir Zwerge sind und mit denen ich abends nach geschehener Arbeit beisammen bin. Vielleicht werden Sie dann nicht so sehr zweifeln, dass auch ich ernst und bekümmert sein kann. Gute Nacht. Der alte Plan zu einer Zeitschrift, der sich so lange in meinem Geiste bewegt hat, ist, wie mir scheint, endlich im Begriffe Gestalt anzunehmen. Schreibt Charles Dickens seinem Freund und späteren Biografen John Forster, während er noch an den letzten Kapiteln von David Copperfield arbeitet. Mein Plan ist eine Wochenschrift. Preis 1,5 oder 2 Pence. Inhalt? Teils original, teils ausgewählt und immer, womöglich, ein gutes kleines Gedicht dabei. Die Originalartikel sollen Essays, Revuen, Briefe, Theaterkritiken und so weiter umfassen, so amüsant sein als irgend möglich, aber alle klar und kühn demjenigen Ausdruck geben, was nach des Verfassers eigener Meinung der Geist des Volkes und der Zeit ist. Household Words, Alltagsworte, lautet schließlich der Titel der Zeitschrift, die ab Ende März 1850 einmal pro Woche erscheint. Eine Ausgabe enthält meist zwischen 6 und 10 Beiträgen und umfasst jeweils 24 Seiten. Dominiert wird der Markt der Wochenpublikationen bis dahin von 2 etablierten Mitbewerbern, das Chambers Edinburgh Journal, 1832 gegründet, enthält vor allem Sachbeiträge. Das andere Blatt, Reynolds Miscellany, existiert seit 4 Jahren und veröffentlicht in erster Linie leicht verdauliche, melodramatische Fortsetzungsromane. Mit seinen Household Words hofft Charles Dickens, eine publizistische Lücke zu füllen. Was ihm vorschwebt, ist ein Heft mit literarischem Anspruch, das sich inhaltlich an die Mittelschicht wendet. Und tatsächlich werden die von ihm herausgegebenen Alltagsworte vom Publikum glänzend angenommen. Johann N. Schmidt schreibt: Bereits von der ersten Nummer wurden 100.000 Exemplare verkauft. Dickens konnte so vielversprechende Beiträger gewinnen wie George Meredith oder Wilkie Collins und vor allem die sozialkritische Romanautorin Elizabeth Gaskell. Sie alle fanden in den Household Words eine willkommene Plattform für eigene Schreibversuche, die vielen von ihnen den Absprung in die schriftstellerische Selbstständigkeit ermöglichte. Neben Unterhaltung, Humor und gefühlvollem Lesestoff brachte die Zeitschrift auch regelmäßige Romanfortsetzungen, Kurzbiografien historischer Persönlichkeiten und Informationen aus Naturwissenschaft, Technik und Kunst. Doch diente das bunte Themenpotpourri nicht zuletzt der gefälligen Darbietung drängender sozialer Fragestellungen, die in jeder Nummer neu aufgeworfen wurden. Wohl in keiner anderen Zeitschrift jener Epoche wurde eine solche Vielfalt von Problemen und Lösungsvorschlägen behandelt. Gefängnis- und Verwaltungsreform, die Auswirkung von Armut und Verbrechen, Erziehungsaufgaben, die unerträglichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken, Slumsanierung und Wohnungswesen, die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Zusammenschlusses, hygienische Missstände und Müllverwertungspläne, Abbau von Rassen- und Klassenvorurteilen und vieles mehr. Dickens achtete darauf, dass die Kritik nicht in der öden Sprache des Sozialreports vorgebracht wurde. Andererseits aber auch die Intelligenz des Lesers respektiert blieb. So gut es beruflich läuft, privat bleibt Charles Dickens von Rückschlägen nicht verschont. Seine Frau Kate erleidet im Frühjahr 1851 einen Nervenzusammenbruch. Sein Vater John Dickens stirbt an den Folgen einer Blasenkolik. Nur 2 Wochen später stirbt Dora, Charles Dickens jüngste Tochter. Sie wurde nur 8 Monate alt. Bei aller Trauer gönnt sich der Schriftsteller aber nur eine kurze Pause. Schon eine Woche nach Doras Beerdigung stürzt sich Charles Dickens erneut in die Arbeit. Das sind zunächst diverse Theaterinszenierungen sowie natürlich die von ihm herausgegebenen Household Words. Darüber hinaus plant Dickens schon wieder seinen nächsten Roman. Dieser trägt den Titel Bleak House. Die erste Folge erscheint Ende Februar 1852. Schon die Eröffnung der ersten Folge zeichnet ein Bild dessen, was die Leser erwartet. London. Abscheuliches Novemberwetter. So viel Schmutz in den Straßen, als ob die Wasser des Himmels sich eben erst von der neu geschaffenen Erde verlaufen hätten. Und es gar nichts Wunderbares wäre, wenn man einem 40 Fuß langen Megalosaurus begegnete, wie er gerade ein Elefant unter den Eidechsen Holborn Hill hinaufwatschelt. Der Rauch senkt sich von den Schornsteinen nieder. Ein dichter schwarzer Regen von Rußbatzen, so groß wie ausgewachsene Schneeflocken, die in schwarzen Kleidern den Tod der Sonne betrauern wollen. Hunde unkenntlich vor Schmutz, Pferde nicht viel besser dran, bis an die Scheuklappen mit Kot bespritzt. Fußgänger drängen sich, von der allgemeinen Seuche übler Laune angesteckt, mit Regenschirmen aneinander vorbei und glitschen an den Straßenecken aus, wo bereits Zehntausende vor ihnen den trüben Tag über ausgerutscht sind und neue Schichten zu den Schmutzkrusten hinzugefügt haben, die an diesen Stellen zäh am Pflaster kleben und sich anhäufen mit Zinseszinsen. Nebel überall. Nebelstrom auf, wo der Fluss zwischen Buschwerk und Wiesen dahin fließt. Nebelstrom ab, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Uferunrat der großen, unsauberen Stadt durchwälzt. Am rauesten ist der Nachmittag. Da ist der Nebel am dicksten, die Straße am schmutzigsten in der Nähe jenes dickschädeligen steinernen Hindernisses, das so recht eine passende Zier für die Schwelle der dickschädeligen alten Korporation des Tempels ist. Und dicht beim Tempel, in der Lincoln's Inn Hall, mitten im Herzen des Nebels, sitzt der Lord Oberkanzler in seinem hohen Kanzleigerichtshof. Nie kann der Nebel zu dick, nie der Schmutz und Kot zu tief sein, um dem versumpften und verschlammten Zustand zu entsprechen, in dem sich dieser hohe Kanzleigerichtshof, dieser schlimmste aller ergrauten Sünder, an einem solchen Tage dem Himmel und der Erde präsentiert. An einem solchen Nachmittag sitzt der Lord Oberkanzler da mit einer Nebelglorie um das Haupt, eingehüllt und umgeben von Scharlachtuch und Vorhängen, und vor sich einen dicken Advokaten mit starkem Backenbart, einer dünnen Stimme und endlosen Prozessakten, der seine Blicke auf die Laterne an der Decke richtet, wo er nichts als Nebel sieht. Johann N. Schmidt zur Allegorie des Nebels in Bleak House. Er durchzieht den gesamten Roman, selbst noch dort, wo längst nicht mehr von ihm die Rede ist, sondern von der Borniertheit der Justizinstitutionen, von der geistigen Öde des modernen England und einem trüben politischen Klima, in dem nur noch die Mächte der Habsucht, der Korruption und der verstaubten Privilegien zu herrschen scheinen. Als Vorlage für die undurchschaubaren Machinationen des Londoner Kanzleigerichts dienten Dickens einige historische Gerichtsverfahren, die sich über Jahre hinweg schleppten, Unmengen an Geld kosteten und zuweilen 40 bis 50 Juristen beschäftigten. Willkür, Rechtsverdrehung und parasitäre Selbsterhaltung auf Kosten anderer gewinnen in Bleak House freilich eine Dimension, die über eine Justizschelte weit hinausreicht. England im Nebel. Das Leid der unteren Klassen bleibt für viele unsichtbar und doch infiziert es nach Dickens Sicht auch jene, die um sich einen Schutzwall aus Gleichgültigkeit, Arroganz und Selbstgefälligkeit errichtet haben. Es ist eine deprimierende Gegenwelt zum offiziellen England der Weltausstellung. Die allererste Weltausstellung überhaupt findet im Londoner Crystal Palace statt, einem Meisterwerk moderner Technik aus Stahl und Glas. Hier will das viktorianische England seine politische, wirtschaftliche, militärische und technologische Weltvorherrschaft demonstrieren. Dass es in der Millionenstadt auch dunkle Gassen und Hinterhöfe gibt, voller Armut, Kriminalität und Prostitution, davon sollen die insgesamt 6 Millionen Besucher der prunkvollen Weltausstellung möglichst nichts erfahren. Bleak House ist eine Art literarisches Gegenstück. Charles Dickens belegt erneut, dass er alles daran setzt, auf seine ganz eigene Art und Weise gegen die Verkrustung des politischen und sozialen Systems vorzugehen. Das gilt auch für seinen nächsten Roman, dessen erste Folge erneut nur ein halbes Jahr später erscheint. Als er sich ans Schreiben macht, hat Dickens den erbitterten Arbeitskampf nordenglischer Textilarbeiter vor Augen, denen die Löhne gekürzt worden sind. Darum siedelt er die Handlung von Hard Times, auf Deutsch heißt der Roman Harte Zeiten, in einer fiktiven, von Kohlegruben dominierten Kleinstadt an. Der Roman behandelt nicht nur die Ausbeutung der Kohlearbeiter. In Hard Times schreibt Dickens noch über ein zweites Thema, das ihm seit jeher am Herzen liegt, die Kindererziehung. Ulrike Junggrell hat das Buch für den Reklamverlag ins Deutsche übersetzt. Das Erziehungssystem, dem Mr. Gradgrind anhängt, einer der führenden Bürger dieser fiktiven Stadt Coketown, ist eines, was lediglich auf Tatsachen, auf Fakten, auf naturwissenschaftliche Erklärung des Lebens setzt, was dazu führt, dass alles, was an Literatur, Fantasie, Kunst auch noch vielleicht ein menschliches Leben bestimmt, ausgeschlossen wird. Dass Kinder nur dann in der Lage sind, eine eigene Identität zu entwickeln, wenn sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und kreativ sein können, hat Charles Dickens zuvor bereits in David Copperfield und Oliver Twist betont. In beiden Fällen stand diesem Ziel vor allem das Problem der Armut im Weg. Denn im England des 19. Jahrhunderts ist der Zugang zu Bildung und Literatur ohne Geld nicht möglich. Jetzt, in Hard Times, wird die Entwicklung der kindlichen Fantasie vor allem durch jene Mechanismen behindert, die die Industriegesellschaft bestimmen, nämlich Wohlstands- und Produktivitätssteigerung. Die verkaufte Auflage der Household Words hat vor einiger Zeit begonnen zu schwächeln. Darum entschließt sich Charles Dickens, Hard Times nicht, wie sonst üblich, in eigenständigen Fortsetzungen zu veröffentlichen. Stattdessen erscheinen diese als Bestandteil der von ihm verantworteten Wochenzeitschrift. Die erste Folge kommt im April 1854 in den Handel. Durch den wöchentlichen Abdruck der einzelnen Romankapitel steigt die verkaufte Auflage der Household Words tatsächlich sprunghaft an. Doch wird Hard Times von nicht wenigen Kritikern als politisches oder sogar sozialistisches Pamphlet verschrien. Andere Leser wiederum vermissen darin den für Dickens sonst so typischen Humor. Für Ulrike Junggrell steht Harte Zeiten stellvertretend für das, was Charles Dickens Bücher bis heute aktuell macht. Dickens ist deswegen heute noch so lesenswert, weil er sehr weise zu seiner Zeit erkannt hat, was das System des Kapitalismus mit dem Menschen, mit der Gesellschaft macht. Und weil ihm sehr an Menschlichkeit gelegen ist, heißt es nicht, dass er nur das Individuum im Auge hat, sondern er hat wirklich die Auswirkung auf das gesamte gesellschaftliche Leben im Kopf. Und in der heutigen Zeit, wo die Tendenzen dieses Spätkapitalismus sehr dem Beginn dieses Systems ähneln, glaube ich, sollte man ihn wieder entdecken. Ab Mitte der 1850er Jahre werden die Spannungen in der Familie Dickens immer stärker. Hans-Jürgen Gelfert konstatiert: Spätestens nach der Geburt des 10. Kindes muss eine Krise in Dickens Ehe eingetreten sein. Dass keine weiteren Kinder geboren wurden, während vorher 10 Schwangerschaften und 2 Fehlgeburten in kurzen Abständen aufeinander folgten, deutet auf ein Ende des Liebeslebens hin. Dickens selbst war erst 40, seine Frau 38 Jahre alt. Beide also in den besten Jahren. Auf einem Porträt aus dem Jahre 1847 erscheint die damals 32-Jährige als attraktive junge Frau, während sie 7 Jahre später auf einer Daguerreotypie bereits eine gealterte Matrone ist. Warum hatte die attraktive Frau sich bis Ende 30 so verändert? Dass das Leben an der Seite dieses Mannes für keine Frau ein reines Vergnügen sein konnte, ist offensichtlich. Erst recht nicht für Catherine, die mit ihrem passiven Naturell dem Tempo ihres Mannes nur schwer folgen konnte. Die Vermutung liegt nahe, dass sie, nachdem sie jahrelang das hektische Leben pflichtbewusst mitgemacht hatte, in einen Zustand körperlicher und seelischer Erschöpfung geraten war, der durch das Bewusstsein von Unterlegenheit noch verschärft wurde, sodass sie sich resigniert aufgab. Auch in Dickens Situationen kann man sich hineinversetzen. Als er Catherine heiratete, waren sie beide, sozial gesehen, fast gleich auf. Dann wurde er der literarische Superstar, während sie die Hausfrau und Mutter seiner Kinder blieb. Zur wachsenden Kluft kam hinzu, dass sein Hunger nach Anerkennung, mit dem er das Ohnmachtsgefühl seiner Kindheitstraumata kompensierte, von einer Mutter von 10 Kindern kaum zu stillen war. In einem Brief an seinen Freund John Forster resümiert Dickens resigniert: Die arme Catherine und ich sind nicht füreinander geschaffen. Daran lässt sich nichts ändern. Es ist nicht nur, dass sie mich unzufrieden und unglücklich macht. Ich mache das Gleiche bei ihr. Und sogar noch viel mehr. Weiß Gott, sie wäre 1000-mal glücklicher, wenn sie einen anderen Mann geheiratet hätte. Und die Vermeidung dieses Schicksals wäre gleichermaßen gut für uns beide gewesen. In einem Trennungsvertrag wird geregelt, dass Catherine gemeinsam mit dem ältesten Sohn in ein von Charles Dickens gemietetes Haus in London ziehen soll. Außerdem erhalten Catherine und der 21-jährige Charlie einen jährlichen Unterhalt von 600 Pfund, auf heutige Verhältnisse umgerechnet rund 80.000 Euro. Die übrigen 9 Kinder bleiben beim Vater. Als Ersatzmutter soll pikanterweise eine von Catherines Schwestern fungieren, doch das ist nichts wirklich Neues. Georgina Hogarth hat dem Dickenschen Haushalt zu diesem Zeitpunkt im Sommer 1858 ohnehin schon seit 15 Jahren als Kindermädchen angehört. Nichts Neues ist auch, dass sich Charles Dickens unmittelbar nach dem harten Einschnitt in sein Privatleben erneut an die Arbeit macht. Diesmal sind es vor allem öffentliche Lesungen, die ihn in Atem halten. Ein erster Auftritt einige Wochen zuvor, als er im Zuge einer Wohltätigkeitsveranstaltung eine seiner Weihnachtsgeschichten vorgetragen hat, ist vom Publikum enthusiastisch gefeiert worden. Für Dickens als verhinderten Profischauspieler ist seitdem klar, dass er mit derlei Veranstaltungen einen durchaus lukrativen Nebenerwerbszweig aufgetan hat, zumal ihn das Lesen vor Publikum deutlich weniger Zeitaufwand und geistige Anstrengung kosten als das Schreiben eines umfangreichen Romans. Also begibt sich Charles Dickens auf eine umfangreiche Lesetour mit insgesamt 85 Vorstellungen im ganzen Land. Und auch auf einer anderen beruflichen Ebene tut sich etwas, erklärt Eike Kronshage von der TU Chemnitz. 1859 gründet Dickens eine neue Zeitschrift. Er ist auch als Herausgeber tätig, das ist All the Year Round. Und er suchte nach Material für seine neue Zeitschrift. Er schrieb seinen Roman A Tale of Two Cities zur wöchentlichen Veröffentlichung in eben seiner neu gegründeten Zeitschrift All the Year Round. Das sollte natürlich die Auflage nach oben treiben, tat es dann auch, es war immens erfolgreich. All the Year Round, auf Deutsch das ganze Jahr über, wird gewissermaßen zum Nachfolger von Household Words. Mit der neuen Publikation kehrt Charles Dickens gleichzeitig zurück zu jenem Verlag, den er 15 Jahre zuvor verärgert verlassen hatte. Hier, bei Chapman und Hall, haben sich die Besitzverhältnisse inzwischen geändert. Von den beiden Verlagsgründern ist der eine längst tot, der andere hat die Leitung an einen Neffen übergeben. Von ihm lässt sich Dickens die komplette Kontrolle über das neue Wochenblatt zusichern. Der Verlag selbst wird lediglich für den Vertrieb zuständig sein. Nach Hard Times war er nun erneut in das Korsett von wöchentlichen Fortsetzungen eingeschnürt, berichtet Hans-Jürgen Gelfert. Das sorgte dafür, dass auch dieser Roman kürzer und im Handlungsaufbau straffer organisiert ausfiel als die monatlich erschienenen. Um das Maximum an Publikumsnachfrage herauszukitzeln, entschied sich Dickens, die wöchentlichen Fortsetzungen an jedem Monatsende noch einmal als Monatsnummer herauszubringen. Dickens neue Zeitschrift mit dem Roman als Zugpferd stellte rasch die Auflage der Vorgängerin in den Schatten. Von der ersten Nummer wurden 120.000 Stück verkauft. Auch wenn die Auflage danach auf 100.000 zurückging, war der Erfolg sensationell. Selbst die monatlichen Nachdrucke erreichten Rekordauflagen von 35.000. Der Roman war sehr erfolgreich, obwohl Dickens einige Sorgen hatte. Er hatte zuvor in den 1840er Jahren bereits mit Barnaby Rudge einen historischen Roman geschrieben, der durchgefallen war, sowohl bei Publikum als auch bei Presse. Jetzt schreibt er einen neuen historischen Roman, dieses Mal über die Französische Revolution. Und dieser Roman gelingt ihm sehr gut. Er hat ihn von vorne bis hinten durchgeplant wieder. Er hat sich sehr tief in das Material, in das historische Material eingearbeitet. Er hat vor allem die mehrbändige historische Abhandlung von Thomas Carlyle zur Französischen Revolution gelesen. Zu einem Zeitpunkt schreibt er an seinen Biografen Forster, er lese sie gerade zum 500. Mal. Er war ein sehr guter Historiker und schreibt dann diesen Roman, der sehr plotzentriert ist. Anders als viele Dickens-Romane, die sehr stark auf die Charaktere fokussieren, auf die Entwicklung dieser Charaktere, ist A Tale of Two Cities sehr stark von seinem Plot getrieben, von den dramatischen Ereignissen und nicht zuletzt auch von seinem melodramatischen Ende, wo sich jemand für eine Liebe dann auf der Guillotine opfert. Mit A Tale of Two Cities läutet Charles Dickens die dritte und letzte Phase seines Schaffens ein. Die Romane, die er fortan schreiben wird, fallen insgesamt deutlich düsterer aus als ihre Vorgänger. Dabei ist die Geschichte zweier Städte, so der deutsche Titel, als Ansage an die englische Oberschicht zu verstehen. Diese, so Dickens, solle das revolutionäre Potenzial der Unterschicht bloß nicht unterschätzen. Die Französische Revolution dient ihm in diesem Zusammenhang als Beispiel dafür, wie ein menschenfeindliches Klassensystem zwangsläufig zu dessen eigenem Untergang führt. Die beiden Schauplätze, auf die der Titel des historischen Romans anspielt, sind Paris und London. Die Geschichte zweier Städte schildert die Erlebnisse des Dr. Manette, seiner Tochter Lucie sowie von deren Ehemann Charles Darnay zu Zeiten während der Französischen Revolution. Als Darnay von den Revolutionären zum Tode verurteilt wird, rettet ihm ein junger Anwalt namens Sidney Carton das Leben. Carton ist in Lucie verliebt und opfert sich an Darnays Stelle auf dem Schafott. Worin bestand der überragende Erfolg des Romans beim Publikum? Hans-Jürgen Geffert. Die nächstliegende Erklärung dafür ist, dass er sowohl die Erwartungen der sensationshungrigen Leser der unteren Mittelschicht als auch das Verlangen nach Ernsthaftigkeit und ethischen Werten auf Seiten der Gebildeten befriedigte. Kaum ein anderes Motiv hat im viktorianischen Publikum mehr moralische Befriedigung ausgelöst als das Selbstopfer. Die Literatur der Epoche ist voll von Menschen, die zugunsten eines anderen auf einen geliebten Menschen verzichten und im äußersten Fall sogar für ihn ihr Leben opfern. In Sidney Carton, der als psychischer Schwächling beginnt und zuletzt das moralisch machtvolle Selbstopfer vollbringt, sahen die Viktorianer einen der edelsten Helden der gesamten Romanliteratur. Allein im Jahr 1859 kommt Charles Dickens auf Einkünfte von rund 10.000 britischen Pfund. Auf die heutige Kaufkraft umgerechnet etwa 1,4 Millionen Euro. Auf der anderen Seite hatte er aber auch enorme Kosten zu tragen. So verfügt Dickens nicht nur über einen stattlichen Landsitz, in dem er mit 9 seiner Kinder und dem Kindermädchen lebt, sondern auch über ein großes Haus mitten in London. 600 Pfund pro Jahr gehen an Unterhalt für Catherine und Charlie drauf. Zusätzliches Geld fließt an seine betagte Mutter sowie deren Pflegepersonal. Als 1860 einer seiner 4 Brüder stirbt, übernimmt Charles Dickens den Unterhalt für dessen mittellose Witwe sowie deren 5 Kinder. Und auch seine anderen Brüder bzw. ihre Familien werden von ihm finanziell unterstützt. Zu allem Überfluss entpuppt sich plötzlich die Erzählung eines anderen Autors, die in Fortsetzungen in seiner Zeitschrift erscheint, als totaler Flop. Diese bringt die Auflage von All the Year Round derart ins Straucheln, dass Charles Dickens nur einen Ausweg sieht. Er muss schnellstmöglich selbst wieder einen neuen Roman schreiben und diesen, wie gehabt, in Fortsetzungen im eigenen Blatt veröffentlichen. In einem Brief an John Forster kündigt Dickens an: Das Buch wird völlig in der ersten Person geschrieben sein. Und während der ersten 3 Wochennummern wird der Held ein kleiner Junge sein, wie David Copperfield. Man wird sich nicht über Humorlosigkeit, wie bei der Geschichte zweier Städte, beklagen müssen. Große Erwartungen, Great Expectations, ist aber nicht einfach David Copperfield in veränderter Fassung. Resümiert Johann N. Schmidt. Die Geschichte von Pip, dem ein unbekannter Wohltäter die Erziehung zum Gentleman finanziert, sodass er in London das Leben eines müßiggängerischen Snobs führen kann, ist nicht als stolze Rückschau auf den verdienten Aufstieg eines armen Waisenjungen aus dörflichen Verhältnissen angelegt. Vielmehr gestaltet Dickens einen sehr schwierigen, an Enttäuschungen reichen Lernprozess, der seinem Helden die schmerzliche Einsicht in die Vergeblichkeit, ja ruinöse Gefährlichkeit großer Erwartungen abverlangt, denen falsche Wertvorstellungen, menschliche Leere und eine hässliche Klassenarroganz zugrunde liegen. Der Roman vollzieht eine kritische Umkehrung des viktorianischen Erfolgsethos. Pip zieht zwar in die große Welt Londons, doch droht er an einer Realität zu scheitern, die für ihre Anerkennung den Preis menschlicher Entfremdung verlangt. Die aristokratische Fassade des Bürgertums hat Dickens in seinen letzten Jahren immer mehr abgestoßen, weil er dahinter den krassen Materialismus und die innere Verlogenheit einer Klasse spürte, die sich ihr kostspieliges Paradies auf Kosten anderer errichtet. Keine optimistische Aufstiegsideologie beherrscht die letzten Romane, sondern eher Gedanken an privaten Rückzug, sinnvolle Arbeit und eine Bescheidung, die denkwürdig zum Finanz- und Kolonialexpansionismus jener Epoche kontrastiert. Zwar kann Charles Dickens mit großen Erwartungen erneut einen Bestseller landen, doch hat das Schreiben den mittlerweile knapp 50-Jährigen geistig derart ausgelaugt, dass er beschließt, zumindest in Sachen Romanschreiben wieder einmal eine ausgiebige, schöpferische Pause einzulegen. Insgesamt 13 Romane hat Charles Dickens veröffentlicht, seit er 1836 mit dem Bücherschreiben begonnen hat. Jetzt, ein Vierteljahrhundert später, will er sich für einen längeren Zeitraum auf ein anderes lukratives Standbein konzentrieren, seine öffentlichen Lesungen. Der Dickens-Forscher Philip Collins schreibt dazu in einem Aufsatz: Das Repertoire umfasste neben A Christmas Carol unter anderem zwei weitere Weihnachtsbücher, eine der besten Reden der Krankenschwester Sarah Gamp aus Martin Chuzzlewit, die Gerichtsverhandlung aus den Pickwickieren und zwei stets wechselnde kurze Geschichten, die er aus seiner wöchentlichen Zeitschrift nahm. Es ist nicht belegt, weshalb er welche Texte vorlas, aber manche Gründe liegen auf der Hand. Er brauchte Erzählungen, die, ganz gleich, ob sie 2 Stunden oder eine halbe dauerten, in irgendeiner Weise in sich geschlossen und vollständig waren – keine Einführung bis zum Punkt des Einstiegs in die Geschichte benötigten und mit einem befriedigenden Höhepunkt endeten. Die Weihnachtsbücher und Weihnachtsgeschichten nahmen deshalb eine führende Rolle in seinem Repertoire ein, weil sie zu den einzigen Erzählungen seit seiner Jugend zählten, die kürzer als ein Roman waren und relativ leicht noch weiter gekürzt und für die Lesungen umgeformt werden konnten. Die Romane stellten schon größere Probleme dar, obwohl er natürlich viele Passagen über einzelne Figuren und deren Gesten streichen konnte, die er dann als Vortragender schauspielerisch umsetzte. Las er beispielsweise aus einem Roman einen kurzen Abschnitt oder Überblick über eine Erzählpassage, sparte er es sich, den Kontext zu erläutern. Sein Publikum wusste zum Beispiel, dass Mr. Pickwick wegen Bruch des Eheversprechens angeklagt war. Die Romane, aus denen er las, waren alle schon längst bekannt, da er sie zu Beginn seiner Karriere geschrieben hatte. Aus seinen späteren, dunklen Romanen las er nicht vor. Außerdem strich er sozialkritische Abschnitte aus den Texten, die er vortrug, denn er spürte ganz offensichtlich, dass eine abendliche Unterhaltung nicht der rechte Anlass für einen ernsteren Unterton war. Somit zeigten seine Lesungen kein vollständiges Bild seiner literarischen Leistungen. Zu den Lesungen bringt Charles Dickens seine eigenen Requisiten mit. Dazu gehören neben dem Stehpult unter anderem eine mit Gas betriebene Bühnenbeleuchtung und ein Teppich. Seinem Freund John Forster verrät er: Ich kann mich dazu zwingen, am Lesepult das zu tun, was ich schon hunderte Male zuvor getan habe. Aber ob ich mit diesem unsteten, ständig sich verändernden Geist ein weiteres Buch erzwingen kann, ist etwas ganz anderes. Im Herbst 1863 rafft sich Charles Dickens dann aber doch auf und kündigt seinem Verlag und seinen Verehrern endlich das Erscheinen eines neuen Romans an. Seit dem Erscheinen der letzten Folge von Great Expectations sind genau 3 Jahre vergangen. Our Mutual Friend ist ein großes Gesellschaftspanorama, das verschiedene Schichten umfasst, also sowohl die Neureichen, die neues Geld haben, als auch den alten Geldadel, den alten Titularadel, als auch die Working Classes und die unterste Schicht, die so von Armut zerfressen sind, dass sie Leichen fleddern müssen. Und ich glaube, dieses Gesellschaftspanorama ist das, was den Roman bis heute sehr interessant macht. Die Vielfalt des Romans in seiner Darstellung von Schichten und die Schonungslosigkeit, mit der er das vereint, unter dieser Metapher des Schmutzes, des Drecks, des Unrats, verbindet diese einzelnen Plotlinien. Der Titel des Romans, Our Mutual Friend, auf Deutsch unser gemeinsamer Freund, ist durchaus ironisch gemeint. Denn er bezieht sich nicht etwa auf ein menschliches Wesen, sondern auf die Londoner Themse. Der Fluss beeinflusst das Schicksal gleich mehrerer Romanfiguren. Eine davon ist der junge John Harmon, der zu Beginn mit seinem tyrannischen Vater als Leichenfledderer auf der Themse unterwegs ist. Das Gewässer kann insofern als Symbol für ein im wahrsten Wortsinn schmutziges und schäbiges Leben verstanden werden. Die monatlichen Fortsetzungen von Our Mutual Friend verkaufen sich zunächst sehr ordentlich, beginnen im Laufe der Zeit aber zu schwächeln, wie auch die Gesundheit des Autors. Hans-Dieter Gelfert schreibt: Schon in den Jahren zuvor hatte er gespürt, dass sein Körper nicht mehr der hektischen Aktivität seines Geistes folgen konnte. Jetzt setzte bei ihm ein Leiden ein, das ihn von nun an immer häufiger heimsuchen sollte. Es war eine Lähmung des linken Fußes, die mit heftigen Schmerzen verbunden war. Er selber schob es auf Erfrierungen, die er sich bei langen Wanderungen im Schnee zugezogen hatte. Wahrscheinlich war es aber Rheuma. Oft schwoll der Fuß so an, dass er in keinen Schuh passte. Nervöse Beschwerden mit Krämpfen traten auch an anderen Körperteilen auf. Da er sich über Hypochondrie stets lustig gemacht hatte, neigte er dazu, die Symptome zu unterdrücken und mit zusammengebissenen Zähnen mehr Vitalität vorzutäuschen, als sein Körper hergab. Am 9. Juni 1865 gerät Charles Dickens plötzlich in Lebensgefahr. An diesem Tag sitzt er im Zug von Folkestone nach London. Nahe der Ortschaft Staplehurst kommt es plötzlich zu einem schrecklichen Unfall. Joachim Frenk von der Universität des Saarlandes. Es gab ein fatales Koordinationsproblem mit diesem Zug zu der Zeit. Es wurden ganz routinemäßige Schienenarbeiten durchgeführt, also angekündigte Arbeiten an der Strecke. Aber die Koordination zwischen den Arbeiten und dem regulären Fahrplan scheint nicht funktioniert zu haben. Das heißt, wie geplant wurden die Schienen aus dem Gleisbett genommen, aber der Lokführer weiß da nichts davon. Und der Zug fährt sozusagen einfach in diese Baustelle hinein. Mit anderen Worten, er springt, also die Lok sprang, glaube ich, teilweise über diese Kluft hinweg im Schienenbett, aber der Rest des Zuges, die ersten 7 Waggons, entgleisen. Und der erste Waggon der ersten Klasse, der nicht in die Tiefe stürzt, das ist der, in dem Dickens sitzt. Also Dickens hat unglaubliches Glück gehabt in diesem Moment. Ein fürchterliches Unglück, es gibt noch keine Rettungskräfte und in den ersten Minuten, bis überhaupt die ersten Helfer eintreffen, hangelt sich Dickens aus dem Waggon heraus und hilft tatsächlich Leuten, rettet einigen das Leben, also gibt ihnen zu trinken und so weiter, also betätigt sich auch als Ersthelfer. Charles Dickens älteste Tochter, Mary, wird sich später erinnern. Er erholte sich nie ganz von dem Schrecken. Und bei einer Gelegenheit, an die ich mich besonders gut erinnere, im Zug von London zu unserem kleinen Bahnhof Hickam, wo uns die Kutsche abholen sollte, krallte sich mein Vater plötzlich in die Armlehnen des Sitzes, während sein Gesicht aschfahl wurde und große Schweißtropfen auf seiner Stirn standen. Und obwohl er hartnäckig versuchte, diese Angst in den Griff zu bekommen, war sie so heftig, dass er den Zug an der nächsten Haltestelle verlassen musste. Stunden, die er im Zug verbringen musste, waren von nun an Stunden der Qual für ihn. Die Angst vor dem Zugfahren reicht aber offenbar nicht aus, um Charles Dickens von einer ausgedehnten Lesetour durch die USA abzuhalten. Seit seiner ersten Reise über den Atlantik sind mittlerweile immerhin 25 Jahre vergangen. Seitdem haben die Vereinigten Staaten nicht nur einen Bürgerkrieg überstanden, auch haben die Amerikaner Charles Dickens damalige, eher abfällige Notizen aus Amerika längst vergessen. Was ihn selbst vor allem in die Vereinigten Staaten lockt, ist das liebe Geld. Ein dort ansässiger Verlag hat ihm nämlich als Vorschuss für eine Lesetour 10.000 Pfund angeboten. Der Dickens-Biograf Michael Slater aus London. And he got these offers from America for huge sums of money, of course. 1868 stimmte er schließlich zu. Diesmal war es im Gegensatz zum ersten Trip eine reine Geschäftsreise. It was a very, very different visit. This was a business-like one. He was on tour giving readings, which were hugely successful and much praised in America. Bei den Lesungen stand er an einem Stehpult. Dieses war auf Dickens ausdrückliche Anweisung hin offen konstruiert, sodass das Publikum seinen gesamten Körper sehen konnte. Denn er las nicht nur vor, stattdessen spielte er die Texte, die er quasi auswendig kannte, regelrecht vor, indem er in die verschiedenen Rollen schlüpfte. Ohne Zweifel hätte ihm ursprünglich auch eine brillante Schauspielerkarriere offen gestanden. Zwar verdient Dickens mit seinen Lesungen eine Menge Geld, doch haben die schweißtreibenden Auftritte vor Publikum auch ihre Schattenseite. Johann N. Schmidt schreibt: Mittlerweile hatte sich Dickens Gesundheitszustand so beängstigend verschlechtert, dass ihn die Ärzte zum Abbruch der Lesungen rieten. Das Blut stürzte in seine Hände, dass sie fast schwarz wurden. Und während der Auftritte wechselte seine Gesichtsfarbe von leichenähnlicher Blässe zu überhitztem Purpur. Die medizinische Diagnose befürchtete herannahende Paralyse auf der linken Seite mit möglichem Schlaganfall. Wider alle Einsicht unterzeichnete er noch in Amerika den Vertrag für eine weitere Vortragsserie in England. Es sollte seine Abschiedstournee werden. In seiner Heimat stehen innerhalb von 6 Monaten insgesamt 100 Lesungen auf dem Programm. Diese führen Charles Dickens von London aus über Manchester, Brighton und Liverpool bis nach Edinburgh und Glasgow, bevor es abschließend nach London zurückgeht. Dort kommt es am 15. März 1870 zu Charles Dickens letztem öffentlichen Auftritt. Auf dem Programm stehen seine berühmte Weihnachtsgeschichte sowie die Gerichtsverhandlung aus den Pickwickiern. Tochter Mary erinnert sich. Im brechend vollen Saal erwartete ihn ein riesiges Publikum. Wir alle machten uns große Sorgen um ihn und befürchteten, dass die Aufregung und die Emotionen, die seinen öffentlichen Abschied begleiteten, zu viel sein könnten. Doch es gab zu unserer Erleichterung keine unmittelbaren Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass mein Vater jemals, und das mag etwas heißen, einnehmender aussah oder gewinnender vorlas als bei diesem, seinem letzten Auftritt. Dickens Freund und späterer Biograf John Forster berichtet: Der Zauber seiner Lesung erreichte seinen Höhepunkt, als er das Buch der Pickwickier schloss und frei zu sprechen begann. Er sagte, er trage seit 15 Jahren seine eigenen Bücher einem Publikum vor, dessen empfindsame und freundliche Anerkennung ihm viel über seine Kunst gelehrt und ihm solche Freude an ihr ermöglicht habe, wie es nur sehr wenigen Menschen vergönnt sei. Doch halte er es nun für richtig, sich zurückzuziehen und sich in Zukunft ausschließlich dem Gewerbe zu widmen, das ihn anfangs berühmt gemacht habe. Ich hoffe, dass Sie in weniger als 14 Tagen zu Hause mit der Lektüre einer neuen Serie beginnen werden, die meine Mitarbeit erfordert. Doch aus diesem grellen Bühnenlicht verschwinde ich nun für immer. Mit einem herzlichen, dankbaren, respektvollen, freundlichen Lebewohl. Es herrschte Totenstille, als ich mein Vater sichtlich gerührt abwandte, und danach brach das Publikum in einen so wilden und stürmischen Jubel aus, dass man die Liebe und Zuneigung, die darin zum Ausdruck kamen, kaum ertragen konnte. Er kehrte mit uns nach Glad's Hill zurück, war glücklich und hoffnungsvoll über seine gesundheitlichen Fortschritte, die ihm die Ruhe und der Frieden seines Zuhauses brachten, und begann mit wachsendem Vergnügen die Arbeit an dem neuen Buch Edwin Drood. The Mystery of Edwin Drood, das Geheimnis des Edwin Drood, lautet schließlich der genaue Titel jenes Romans, dessen erste Folge im April 1870 zum üblichen Preis von 1 Schilling auf den Markt kommt. Insgesamt sind 12 Fortsetzungen geplant. Im Kern geht es um eine unglückliche Dreiecksliebesgeschichte. So buhlen sowohl der junge Titelheld, Edwin Drood, als auch dessen Onkel um das Herz derselben Frau. Eines Tages verschwindet Edwin plötzlich von der Bildfläche. Das Einzige, was von ihm zurückbleibt, ist seine Uhr, die in einem Fluss gefunden wird. Es hat allen Anschein, als sei Edwin Drood einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Doch wer weiß, vielleicht hat er sich auch einfach nur aus dem Staub gemacht. Auf die abschließende Antwort auf diese Frage warten die Leser des Romans bis heute. Denn als Charles Dickens gerade einmal die Hälfte der 12 geplanten Fortsetzungen zu Papier gebracht hat, erleidet er in seinem Landhaus einen Schwächeanfall, von dem er sich nicht mehr erholen wird. Mary, die älteste Tochter, schildert die letzten Minuten im Leben des Schriftstellers. Die ganze Nacht lang warten wir bei ihm. Meine Schwester an einer Seite des Sofas, meine Tante an der anderen. Und ich hielt heiße Ziegelsteine an seine Füße, die einfach nicht warm wurden. Ich hoffte und betete, er möge seine Augen öffnen, uns ansehen und noch einmal wahrnehmen. Doch er bewegte sich nicht, öffnete nicht seine Augen und zeigte während der ganzen Nacht kein einziges Anzeichen von Bewusstsein. Am Nachmittag des 9. Juni wurde der bekannte Londoner Arzt Dr. Russell Reynolds zu einer Beratung mit den zwei behandelnden Medizinern gerufen. Doch er konnte die hoffnungslose Diagnose nur bestätigen. Dickens stirbt an diesem 9. Juni 1870, nachdem ihm noch einmal eine Träne aus dem Auge gelaufen ist, wenn man den Biografen glauben darf. Er hatte eigentlich gebeten in seinem Testament, dass er ganz schlicht beigesetzt wird, an einem der Orte seiner Kindheit. Aber die Öffentlichkeit ist dem nicht nachgekommen. Dazu war er einfach zu bedeutend, zu berühmt. Und er ist dann in The Poet's Corner von Westminster Abbey beigesetzt worden, also in bester Gesellschaft von Chaucer und Shakespeare bis zu den ganzen Modernen, die da jetzt auch liegen. Also einer von den ganz Großen ist dann eben auch Charles Dickens. Wenn wir auch das Rätsel um Edwin Drood wohl nie wirklich werden lösen können, so soll doch zumindest noch die Frage nach dem Ursprung des Titels unserer langen Nacht beantwortet werden. Zurückzuführen ist dieser auf keinen geringeren als Gilbert Keith Chesterton. Der britische Autor wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem bekannt durch seine Kriminalgeschichten um die Figur des katholischen Pfarrers Father Brown. Chesterton fasste das Werk seines berühmten Schriftstellerkollegen einmal so zusammen. Dickens war mehr Mythologe als Romancier. Er war der letzte Mythologe und vielleicht der größte. Nicht immer gelang es ihm, aus Charakteren Menschen zu machen, aber stets machte er sie wenigstens zu Göttern. Sie sind Geschöpfe wie Punch oder der Weihnachtsmann. Sie leben statisch, im ständigen Sommerzustand und sind damit ganz sie selbst. Es war nicht Dickens Ziel, die Wirkung von Zeit und Umständen auf einen Charakter aufzuzeigen, nicht einmal die Wirkung eines Charakters auf Zeit und Umstände. Sein Ziel war es, den Charakter in einer Art glücklichen Leere zu zeigen, in einer Welt jenseits von Zeit. London wächst im Laufe des 19. Jahrhunderts von 1 Million Einwohner auf 4 Millionen Einwohner an, obwohl es ganz entsetzliche Todesraten, Sterberaten unter den Kleinkindern gibt, weil der Zuzug eben so groß ist. Die technologischen Innovationen sind größer als alles, was man wahrscheinlich bis dahin vorher in der Menschheitsgeschichte gesehen hatte. Allein die Dampfmaschine ist eine unglaubliche Revolution. Und genau zu dieser Zeit und dann auch noch im Auge des Sturms sozusagen in London, im Zentrum des Empire, genau zu dieser Zeit haben wir diesen sonderbegabten Menschen, der unglaublich gut mit der englischen Sprache umgeht, der eine unglaubliche Energie hat, das Ganze zu erfassen, zu assimilieren und dann wiederum in Sprache zu gießen. Und ich finde das nach wie vor beeindruckend, einfach darüber nachzudenken, dass dieser Geist sozusagen zu dieser Zeit an diesem Ort war. Man kann immer argumentieren, ja, wenn er es nicht gewesen wäre, dann wäre es jemand anderes gewesen. Ja, aber es war niemand anderes. Es war schon er. Sie hörten Charakter in einer Welt jenseits von Zeit. Eine lange Nacht über Charles Dickens von Christian Blees. Es sprachen Josef Tratnik, Volker Risch, Jonas Beck, Hendrik Stickan und Nicole Engeln. Für den guten Ton sorgten Gunther Rose und Roman Weingart. Claudia Mützelfeld hat die Musik zusammengestellt und Regie geführt. Die Redaktion hatte Monika Künzel.